Guten Morgen, André. Guten Morgen, Tim. Warst du eigentlich schon mal in der Schweiz? Ja, ist aber schon eine Weile her. War's schön. Ja, da gab's Toblerone, wie da drüben eine riesengroße leere Packung steht. Logbuch Netzpolitik, die 102. Ausgabe und ja, wir begrüßen euch in unseren Anstrengungen hier irgendeinem Terminplan zu folgen. Das klappt mehr oder weniger gut. Besonders Linus hat da gerade so seine Problemchen, deswegen kann er heute nicht dabei sein. Das wird sich dann nächste Woche aber schon wieder geändert haben. Aber ich begrüße, wie schon erwähnt, André. André Meister, hallo. Hallo, bin ja nicht zum ersten Mal hier. Genau, du bist nicht zum ersten Mal hier, du kennst dich schon aus. Ich dir nicht alles sagen. Das ist gut. Kannst du mir heute mal alles sagen. Ich habe nicht aufgepasst. Weil es war ja so viel los. Es war Republika und überhaupt so Berlin war sehr aufgescheucht. Das bringt dann hier immer alle Terminlagen durcheinander. Aber so soll es ja auch sein. So oder so ist es auch ein netzpolitisches Get-Together gewesen. Aber da werden wir da später nochmal drauf eingehen. Denn heute haben wir nämlich einen Gast und wir begrüßen Kire. Hallo. Guten Morgen. Genau, hallo. Grüezi. Du rufst uns jetzt an aus? Der Schweiz. Aus der Schweiz und wo genau? In der Nähe von Zürich. In der Nähe von Zürich. Ja. Genau. Du bist quasi so netzpolitisch engagiert in der Schweiz. Kannst du mal vielleicht mal so aus deiner Perspektive sagen, wie? Ja, ich bin eigentlich aktuell in zwei Organisationen beschäftigt. Das ist die eine, ist die Swiss Privacy Foundation, wo wir uns eher den praktischen Aspekten des Datenschutzes widmen, Tor-Server betreiben, digitales Selbstverteidigungsworkshop anbieten und ähnliche Sache. Und die andere Sache ist die Digitale Gesellschaft Schweiz. Die hat keinen Zusammenhang mit der digitalen Gesellschaft in Deutschland. Also wir sind nicht organisatorisch oder so verbunden, aber teilen natürlich ähnliche Themen, die wir bearbeiten. Wir verstehen uns aber eher als ein Zusammenschluss von verschiedenen Organisationen, die sich im weiteren Sinne der Netzpolitik in der Schweiz widmen und stellen da eine Plattform, wenn man so will, zur Verfügung. Wie lange gibt es diese Plattform schon? Das ist seit 2011, wo wir uns das erste Mal getroffen haben. Und das war zu einem Netzpolitik-Synergietreffen. Und das gibt es noch immer. Das findet halbjährlich statt, jeweils im Frühjahr und im Herbst. Mhm. Das war so kurz nach der öffentlichen Bekanntgabe der DigiGest Deutschland, oder? Da habt ihr euch auch das Treffen angelegt. War schon vorher. Nee, die Gründung von DigiGest Schweiz dann. Oder die offizielle Benennung. Mhm. Das war zur gleichen Zeit. Ja. Mhm. Also ihr seid quasi im selben Kontext unterwegs, aber es ist halt jetzt rechtlich, organisatorisch nicht miteinander verbunden. Nein, wir sind nicht verbunden. Es gibt lose Kontakte. Man tauscht sich aus hin und wieder mal, aber das ist jetzt nichts, was institutionalisiert wäre oder regelmäßig stattfinden würde. Mhm. Gib uns doch mal einen Überblick, weil wir haben jetzt hier in den letzten zwei Jahren viel über die netzpolitische Lage und den Aktivismus in Deutschland gesprochen, selbstverständlich. Das ist natürlich hier unser Primärfokus. Über Thomas Lohninger haben wir dann auch regelmäßig immer wieder Einblicke bekommen in so die österreichische Perspektive und haben so etwas sträflicherweise so dieses Schweizer Kontext ein bisschen außen vor gelassen. Wenn man da jetzt sozusagen noch überhaupt gar keinen Überblick hat, was muss man wissen über die Schweiz? Was sind da so die Themen, die in den letzten Jahren vor allem gewirkt haben? Ist das mit der Situation in Deutschland irgendwie zu vergleichen oder ist das mal wieder komplett anders? Ja, ich glaube, es sind ungefähr dieselben Themen, die auch hier in der Schweiz diskutiert werden, wo es Gesetzesvorlagen gibt, wie das in Deutschland oder auch in Österreich ist. Wir haben aktuell Diskussionen zu Überwachungsgesetzen, sei das für die Strafverfolgungsbehörden oder für den Geheimdienst. Es ist aber auch die Netzneutralität ein Thema oder das Urheberrecht, das immer mal wieder für Gesprächsstoff sorgt, auch international. Und von daher denke ich, dass, ja, wie gesagt, ungefähr dieselben Themen sind. Was noch zu sagen ist, dass es wahrscheinlich das Thema Netzpolitik noch weniger stark in der offiziellen Politik angekommen ist, als es das zum Beispiel in Deutschland ist. Es gibt wohl ein paar wenige Politiker, die sich in dieser Ecke auskennen und die sich auch stark machen. Aber die allermeisten Politiker auf Bundesebene, da gibt es wenig Verständnis für diese Themen. Da fehlt wahrscheinlich so ein bisschen dieser Zensursolar-Moment. Ne? Ja, das kann durchaus sein, wobei jetzt gerade mit der Totalrevision des Bundesgesetzes betreffend die Überwachung des Post- und Fernmeldeverkehrs eigentlich schon auch sehr viel auf uns zukommt, das für mehr Aufregung sorgen müsste. Und das kommt wohl jetzt so langsam, aber die Empörung ist nicht so groß, wie sie eigentlich sein müsste. So wie ich das verstehe, liegt das auch ein bisschen daran, dass die Schweiz ja allgemein viel kleiner ist als der deutschsprachige Raum und die Bundesrepublik. Und dann gibt es da ja auch nochmal die sprachliche Dreiteilung. Und im Endeffekt bleiben absolut viel weniger Leute übrig, die sich dann tatsächlich um einen solchen Themenbereich kümmern können. Also das sind jetzt, du kennst wahrscheinlich den Großteil der Leute, die sich mit den Themenfeldern der Netzpolitik in der Schweiz beschäftigen. In Deutschland ist das schon gar nicht mehr so einfach, da wirklich Hinz und Kunst zu kennen, oder? Ja, also es ist schon so, wie du das einschätzt. Es ist natürlich genau die Sache, dass wir einerseits kleiner sind und dann nochmals sprachlich in verschiedenen Regionen aufgeteilt sind. Und das macht das Ganze schon ziemlich übersichtlich. Und die Themenbreite ist aber ähnlich. Und da kann man sich auch nicht immer mit allem in diesem Detailgrad beschäftigen, wie man das eigentlich machen müsste. Also wir suchen auch innerhalb von der digitalen Gesellschaft Schweiz möglichst breit die Themen zu bearbeiten oder zu verfolgen, aber das gelingt uns nicht überall im selben Maße. Aber es ist auch natürlich so, dass wir auch noch verschiedene andere Gruppierungen und Organisationen gibt, die sich natürlich Teilbereiche dann auch verstärkt anschauen, wie es zum Beispiel eine digitale Almend ist, die sich sehr stark mit Urheberrecht beschäftigt, die auch die Creative Commons für die Schweiz adaptiert hat. Und natürlich auch andere Gruppierungen, die sich sehr stark machen. Auch der Chaos Computer Club Schweiz und Zürich sind ziemlich stark und bearbeiten einige Dinge. Was ist denn so jetzt die rechtliche Situation bei diesen ganzen Klassikern? Also Vorratsdatenspeicherung, gibt es eine? Ist es überhaupt so vergleichbar? Ich würde nochmal kurz einschieben. Die Schweiz ist uns ziemlich nah, aber die ist ja neutral und nicht in der EU. Ich habe im Vorgespräch so ein bisschen flapsig gesagt, aber ihr macht trotzdem jeden Scheiß nach, den wir in der EU haben und damit kämpfen müssen. Ja. Ist das so? Sind eure viele der netzpolitisch relevanten politischen Themen tatsächlich angelehnt an die Debatten, die es in der EU und auch in der Bundesrepublik gibt? Ja, ist teils, teils. Gerade was jetzt die Vorratsdatenspeicherung betrifft, ist es so, dass wir die schon seit über 10 Jahren kennen und in einer abgewandelten Form sogar schon vorher. Die wurde über die Zeit jetzt immer mehr ausgeweitet und ja, ich denke, da sind wir, wenn man das so sehen will, ziemlich weit vorne. Also da ist nicht so, dass wir das irgendwie abgucken und dann entsprechende Gesetzesvorlagen dann lancieren. Bei anderen Dingen ist es andersrum. Also Sachen wie Leistungsschutzrecht, das sind auch Dinge, die jetzt bei uns so in die Diskussion kommen. Ach nee, das macht jetzt auch nach. Wo man dann schon sieht, dass es angelehnt ist an Ideen von Deutschland oder von anderen Ländern. Was ist denn der Status der Vorratsdatenspeicherung? Ja, wir haben sie mit ganz offiziell, seit es dieses Bundesgesetz betreffend die Überwachung des Post- und Fernmeldeverkehrs gibt, das nennt sich abgekürzt BÜPF, haben wir 6 Monate Vorratsdatenspeicherung. Die ist in der Ausgestaltung sehr stark vergleichbar mit der Variante, wie es sie in Deutschland gegeben hat und wie es auch die europäische Richtlinie vorgesehen hat. Und die soll nun im Rahmen der Totalrevision, die aktuell in den Parlamenten diskutiert wird, verdoppelt werden. Da findet eigentlich keine Diskussion statt, ob sie nun verhältnismäßig ist, ob sie für die Strafverfolgung eine Auswirkung zeigt, sondern da wird mehr oder weniger den Wünschen der Strafverfolgungsbehörden gefolgt und eine Verdoppelung vorgesehen. Verdoppelung von was? Von 6 auf 12 Monaten. Ah. Warum hat die Schweiz überhaupt eine Vorratsdatenspeicherung, wenn du vorhin schon gesagt hast, in der EU gab es ja die Richtlinie erst seit 2006, jetzt hatten einzelne Staaten wie Irland und Polen schon vorher eine und die Richtlinie sollte das theoretisch nur harmonisieren, aber warum hat die Schweiz seit über 10 Jahren eine Vorratsdatenspeicherung? Tja, ganz gute Frage. Die gibt es eigentlich schon länger. Sie war schon im Fernmeldegesetz verankert vor langer Zeit. Da ging es aber um die Pflicht, die Rechnungsdaten aufzubewahren und für die Strafverfolgungsbehörden zur Verfügung zu stellen im Rahmen von Strafverfahren. Einschließlich der Einzelverbindung? Oder nur einschließlich der Einzelverbindungen, ja. Okay. Also nicht nur die Rechnung, sondern auch quasi der Einzelverbindungsnachweis. Genau, also das ist ja eigentlich die Grundlage für die Rechnung. Und die wurden auch natürlich einen kurzen Zeitraum aufbewahrt, um Reklamationen nachkommen zu können, also Reklamationen der Kunden und Kundinnen. Genau. Und das war dann eine Verpflichtung für die Telefonieanbieter zu dieser Zeit, diese Daten aufzubewahren und gegebenenfalls dann zur Verfügung zu stellen. Und das wurde dann übernommen ins neue BÜPF, also in dieses Bundesgesetz, und dann gleichzeitig auch auf den Internetbereich ausgedehnt. Das heißt im Internet nicht nur die Zuordnung, wer wann welche IP-Adresse hat, sondern sind da auch so Sachen wie von jeder E-Mail und von jeder Voice-over-IP-Verbindung, wie das die EU-Richtlinie vorgeschlagen hat, drin? Das ist da drin, ja. Also die IP-Zuordnungen sind da drin und die E-Mail-Randdaten, also was im Envelope verwendet wird an Adressangaben. Krass. Und auch natürlich auf Voice-over-IP. Und das soll jetzt aber mit der Revision stark ausgeweitet werden. Aktuell sind eigentlich die Access-Provider verpflichtet, diese Daten zu speichern. Und neu sollen auch reine Hosting-Anbieter dazukommen. Und es soll auch jetzt ganz generell vom Geltungsbereich, nicht nur was die Vorratsdatenspeicherung betrifft, sondern auch die aktive Überwachung, dieser Geltungsbereich des Gesetzes auf Organisationen wie Spitäler oder Bibliotheken oder Hotels ausgedehnt werden und es ist sogar eine Mitwirkungspflicht bis zu Privatpersonen vorgesehen. Also die müssen nicht selber überwachen, aber die müssen Zugang gewähren, alle Informationen mitteilen, die sie haben und die Überwachung dulden. Einschließlich Passwörter rausrücken? Das ist so nicht genau definiert. Das heißt, im Gesetzestext sinngemäß Zugang zu den Anlagen gewähren. Irgend so in diesem Wortlaut. Und das lässt sich jetzt nicht genau eruieren, was da eigentlich gemeint ist. Das steht auch nicht in den erläuternden Texten zum Gesetz. Und ob das schlussendlich bedeutet, ob man das Root-Passwort zu den Anlagen, also zu den eigenen Geräten sozusagen. Ja, also ursprünglich war es eigentlich so gemeint oder in den Elternversionen des Gesetzes, dass man physisch Zugang gewähren muss. Aber wenn man es eng auslegt, könnte man wahrscheinlich auch hineininterpretieren, dass es wirklich das Login an sich sein könnte. Und das ist jetzt geltendes Gesetz. Wir reden jetzt nicht Nein, über die Novelle. Das kommt. Das soll jetzt kommen. Okay, gut. Ja. Das heißt, das ist jetzt quasi genau die Verschärfung, die in der Debatte steht. Ja, genau. Gibt's eine? Also ich meine, findet eine Debatte statt? Die Debatte findet so halb statt. Es wurde die Gesetzesvorlage ist zuerst in der kleinen Kammer diskutiert worden. Da ist sie mehr oder weniger durchgewunken worden. Es gab wohl eine kritische Stimme, das war hauptsächlich eine Parlamentarierin, die sich kritisch geäußert hat und kritische Fragen gestellt hat. Sie war aber leider in der Debatte nicht ganz so sattelfest, als dass sie hätte der zuständigen Bundesrätin, das ist die Person aus der Exekutive, die diese Gesetzesvorlage ausgearbeitet hat, als dass sie hätte parieren können. Und jetzt kommt es dann in den Nationalrat, das ist die große Parlamentskammer, und da ist mit etwas mehr Widerstand zu rechnen. Da wird es wahrscheinlich eine etwas breitere Diskussion geben. Es ist aber davon auszugehen, dass auch hier das Gesetz mehr oder weniger unverändert durchgewunken wird. Kannst du uns noch mal ganz kurz an die krassen Terroranschläge in der Schweiz der letzten Jahre erinnern, mit denen das sicherlich begründet wird? Ich versuche mich gerade zu erinnern, aber ich habe da eine Lücke, eine Gedächtnislücke. So geht es mir nämlich leider auch. Aber ich bin mir sicher, es war total dramatisch und alle ja, mit den Schildern rum, dass das nie wieder passieren darf. Never forget. Nee, was ist die Begründung? Die Begründung ist natürlich organisierte Kriminalität, Terrorismus, ja, was man so kennt, das ist überall etwas dasselbe. Und wenn man sich die Statistiken anguckt, also da gibt es welche für welche Straftaten, dass es angeordnete Überwachung gibt und Zugriff auf die Vorratsdatenspeicherung, das ist es sehr oft in das Drogendelikte. Das ist wohl die Kategorie, die am meisten verfolgt wird. Ja, ähnlich wie in Deutschland. Ja, also da stimmt die, ja, da gehen dann Theorie und Praxis doch ziemlich stark auseinander. Und es ist jetzt auch nicht nur so, dass der persönliche Geltungsbereich ausgedehnt wird, dass die Vorratsdatenspeicherung ausgedehnt werden soll, sondern es kommt auch eine rechtliche Grundlage für den Bundestrojaner soll dazu kommen. Es soll die Möglichkeit geben, dass die Polizeibehörden IMSI-Catcher einsetzen dürfen. Das machen sie wohl schon heute. Aber dann gibt es eine Gesetzesgrundlage, die auch wirklich die auch passt. Und es sollen auch sonst neue Vorschriften für Provider gelten, dass Qualitätskontrollen durchgeführt werden können, dass empfindliche Bußgelder ausgesprochen werden können, wenn die Provider Anordnungen nicht nachkommen. Also man sieht da schon so die Handschrift der Strafverfolgungsbehörden, die eine gut funktionierende Überwachungsmaschinerie haben möchten, auf die sie zurückgreifen können. Jetzt ist ja die Schweiz immer so bekannt, oder zumindest steht es in der Diskussion, für ihre großartige demokratische Systematik und der Möglichkeit, gegen alles Mögliche einen Widerstand zu organisieren. Das habt ihr ja im Prinzip vor einem Jahr, glaube ich, schon gestartet. Ne? Ja, vor einem Jahr ist das Gesetz, so wie es jetzt diskutiert wird, dem Parlament vorgestellt worden. Wer legt das vor? Das ist der Bundesrat, das ist die Exekutive. Vorher in den Monaten und Jahren davor, da gab es Anhörungen, Diskussionen oder Da konnte man Stellung nehmen zu dieser neuen Regulierung. Aber dann vor einem Jahr wurde die aktuelle Version, wie sie dem Parlament vorgelegt wird, veröffentlicht. Mhm. Und da ging dann eigentlich jetzt der aktuelle Widerstand los, wo wir uns eingeklinkt haben und Stellung bezogen haben, also wir von der Digitalen Gesellschaft Schweiz aus. Und zum Beispiel die Piraten eine Petition gestartet haben. Eine Online-Petition, um Stimmen zu sammeln, die sich gegen die Vorlage wenden. Da sind in der Zwischenzeit etwa 10.000 Personen zusammengekommen, die das unterstützen. Das ist nicht allzu viel, könnte mehr sein, aber ist auch kein schlechtes Zeichen, wenn man jetzt gerade die Größe der Schweiz vergleicht mit zum Beispiel Deutschland. Ja, und diese Petition läuft noch? Die Petition läuft, die hat eigentlich in dem Sinn kein Ende. Da kann man sich nach wie vor beteiligen. Die kann man abrufen auf bpf.ch. Da kann man sich noch beteiligen. Sie wurde mal eingereicht, als die Debatte in der Kommission, in der vorbereitenden Kommission des Ständerats diskutiert wurde, als Zeichen. Aber in dem Sinn gibt es da nicht ein offizielles Ende, wo man sagt, so und jetzt wird das irgendwie überreicht, sondern das ist etwas, was die ganze Kampagne, wenn man so will, gegen dieses Gesetz begleitet. Das ist aber jetzt auch diese von Sascha Lobo kritisierte Klicktivism. Das ist halt eine Online-Petition, dazu steht noch Piratenpartei drauf, die hat jetzt keine Mitwirkungskraft. Ich glaube, was Tim vorhin angesprochen hat mit der Demokratie in der Schweiz, ist ja die Möglichkeit unter anderem von Volksentscheiden. Nun ist das nicht so einfach mal gemacht, aber habt ihr darüber schon mal nachgedacht? Das ist angedacht. Das ist jetzt noch nicht so aktuell, weil die Gesetzesvorlage ja noch nicht in der zweiten Kammer zur Diskussion gekommen ist. Das ist aber so, dass bereits Diskussionen stattfinden, um ein mögliches Referendum zu stemmen. Ein Referendum heißt, dass man innerhalb von 100 Tagen nach der Verabschiedung eines Gesetzes 50.000 beglaubigte Unterschriften auf Papier einreichen muss, damit es zu einer Volksabstimmung kommt. Nach Einreichung eines Gesetzes, also gegen Nein, nach das Verabschiedung. Also in dem Moment, wo der zweite Rat, also der Nationalrat in diesem Fall, der Gesetzesänderung zustimmt, dann braucht es noch ein paar Tage, bis das offiziell veröffentlicht ist. Und ab diesem Zeitpunkt bleiben 100 Tage, um die 50.000 Unterschriften zu sammeln. Um sich dann explizit gegen ein im Prinzip ab jetzt schon gültiges Gesetz zu wenden und das wiederum zu Fall zu bringen. Genau. Also es ist ja dann noch nicht wirklich gültig. Da hat es ja Übergangsfristen, bis das dann wirklich in Kraft ist und für die Provider gilt, auch wirklich eine Auswirkung hat. Und während dieser Zeit, also 100 Tage ab Verabschiedung des Gesetzes, dann hat man die Möglichkeit. Und da findet jetzt ein Treffen statt, demnächst. Das wurde von Leuten aus der SVP, das ist stark rechts im politischen Spektrum, wurde das angegangen oder wurde das organisiert. Es ist allerdings so, dass es über das ganze Politspektrum Leute gibt, die das unterstützen. Also der Balthasar Glättli von den Grünen hat das schon angetönt, dass er das unterstützen wird. Aber auch eine Person aus der FDP, der Rudi Noser, der wird da wahrscheinlich auch mitziehen. Also das nicht, dass ich dich da jetzt falsch verstanden habe. Du meintest, die SVP hat das angegangen, also sie ist jetzt dafür oder dagegen? Sie ist dagegen. Wirklich? Also sie organisiert eine Gruppe, die das Referendum organisieren wird. Wer ist denn dafür im Parlament? Im Parlament sind so ziemlich alle dafür. Aber ist die SVP dafür? Für das Gesetz. Und es gibt einfach in jeder Partei oder in den meisten Parteien gibt es einzelne Personen, die das ablehnen. Und auf denen baut dann eigentlich das Referendumskomitee auf. Aber so ein Referendum besteht ja aus zwei Hürden. Das eine ist der logistische Aufwand, 50.000 beglaubigte Unterschriften auf Papier innerhalb von 100 Tagen zu sammeln. Ja, und das zweite ist, da muss man ja auch die Abstimmung inhaltlich noch gewinnen. Ja. Ist ja nicht so, dass nur weil man eine Abstimmung der Bevölkerung zur Wahl stellt, das dann automatisch heißt, dass man die auch gewinnt. Wir haben schon so manches skurrile Ergebnis aus der Schweiz gesehen, no offense. Ja, das ist absolut richtig. Ich gehe auch mal davon aus, dass man die 50.000 Unterschriften zusammenkriegt, insbesondere wenn auch Provider dahinter stecken, die auch etwas Geld in die Hand nehmen. Da gibt es auch Absichtserklärungen. Das wird hinkommen. Ich gehe aber mal davon aus, dass die Abstimmung nicht gewonnen werden kann. Obwohl es schon mal eine ähnliche Konstellation vor ein paar Jahren gab, als es um die Einführung des biometrischen Passes ging, der auch, oder die Gesetzesvorlage wurde auch in den Parlamenten mehr oder weniger diskussionslos durchgewunken. Es gab eine kleine Organisation, die das Referendum organisiert hat. Es gab dann auch eigentlich die Jungparteien, die ihre Mütter etwas vor sich hergetrieben haben und schlussendlich haben ungefähr 5.000 Stimmen gefehlt in der Endabstimmung. Also es gibt Überraschungen. Aber ja, es wäre eine Sensation, wenn man es noch kippen könnte. Das erinnert mich auch ein bisschen an die Situation in Deutschland. Wir hatten beim AK-Vorrat öfters mal Umfragen, wie die Bevölkerung denn zur Vorratsdatenspeicherung steht. Und das war immer sehr, sehr knapp. Das waren mal 52% für Ja und mal 52% für Nein, je nach Umfrageinstitut, repräsentativem Sample und großpolitischer Wetterlage. Aber wenn es hart auf hart zu einer Abstimmung kommt, dann passiert ja da vorher auch noch ein Wahlkampf, wo jede Menge Mittel reinfließen, um Leute ja auch noch zu beeinflussen. Ich wäre mir jetzt weder in Deutschland noch auf EU-Ebene noch in der Schweiz sicher, dass man das da sofort mit dem Rückhalt der kompletten Bevölkerung ein deutliches Nein erreichen könnte. Ja, das sehe ich ja auch so. Also, das macht ihr zwar mit und vielleicht gibt es da eine Chance, aber ihr macht dann hoffentlich auch noch andere Aktivitäten, um das zu Fall zu bringen, oder? Ja, wir versuchen auch mit verschiedenen Politikern zu sprechen und das für das Thema zu sensibilisieren. Wir haben ja auch vor ein paar Wochen die Visualisierung der Vorratsdaten mit den Daten von Balthasar Glättli, der ja ein Nationalrat ist, gemacht, um das Thema auch in die Medien zu bringen. Ja, führ das ruhig nochmal aus. Was habt ihr denn da genau gemacht? Ja, wir haben die Vorratsdaten 6 Monate, also genau die Periode, die Provider aufbewahren müssen, aktuell die Daten von einem Provider oder von seinen Provider erhalten. Vom Mobilfunkanbieter und E-Mail-Provider, oder? Das ist vom Mobilfunkanbieter. Von ihm haben wir die Positionsdaten erhalten und alle Kommunikations-, also die Randdaten aus der Kommunikation. Also wann hat er wen angerufen, wie lange hat das Gespräch gedauert, über welchen Mobilfunkmast hat das stattgefunden, paar Angaben über den Mobilfunkmast, wo steht er, in welche Richtung zeigt er, um dann entsprechend seine Positionsdaten zu visualisieren über den Zeitraum von Monaten. Das, was Malte Spitz in Deutschland schon mal gemacht hat. Das ist eine ziemlich ähnliche Aktion, ziemlich ähnliche Visualisierung auch wie die von Malte Spitz. Was wir noch dazu gemacht haben, ist aus den E-Mail-Daten ein Beziehungsnetz dargestellt. Also wer steht mit wem, wie häufig in Kontakt. Und der Michael Kreil, der hat ja das hauptsächlich gemacht von Open Data City, das sind dieselben Leute, die ja auch die Visualisierung für Malte Spitz gemacht haben, haben auch noch über den Tagesverlauf aufgezeigt, wo er sich dann am meisten aufhält oder wo er sich zu welcher Stunde in welchem Tag aufhält, um so ungefähr zu sehen, wie sein Tagesablauf ist. Mhm. Das war auch noch eine sehr spannende Sache. Das Beziehungsnetzwerk ist ziemlich cool. Natürlich auch die Visualisierung mit den Geodaten und der Kommunikation, wann er mit wem wie lange kommuniziert. Werden wir beides verlinken. Das Beziehungsnetzwerk ist so eine interaktive Netzwerkgrafik mit Verbindungen zwischen Punkten, quasi mit seinen, mit den Kontakten in seiner E-Mail-Inbox. Je größer die Punkte, desto mehr E-Mails hat er mit denen kommuniziert. Und da kann man richtig gut sehen, Cluster von seiner Fraktion, seiner Partei. Der größte Punkt ist seine Frau, die dann auch wiederum mit allen oder mit vielen der anderen Abgeordneten und Parteifunktionären in Kontakt war und dann noch jede Menge rote Punkte, die alle Anwälte sind, die ja eigentlich nach Bundes- und EU-Recht nochmal eine besonders geschützte Kommunikationsverhältnis haben. Müsste so sein, ja. Das verlinken wir nochmal. Sieht ziemlich cool aus, mal wieder großartige Leistung von Michael Kreil, habe ich auch gleich in meinem Republika-Talk auf der Vorratsdatenspeicherung verwendet und hat das ähnlich eingeschlagen wie in Deutschland, die Veröffentlichung zu Malte, der hat ja dann immerhin mal einen TED-Talk draus gemacht. Ja, ich habe das nicht mehr so präsent, wie das in Deutschland war dazu mal. Bei uns war es so, es ist in allen größeren Zeitungen ist was gekommen. Wir hatten das eigentlich auch mit zwei Medienpartnern gemeinsam gemacht. Wir haben dann auch entsprechend natürlich darüber berichtet. Wer waren die Medienpartner? Das war die Schweizer Sonntag. Das ist eine der großen Sonntagszeitungen in der Schweiz. Und ein neues Online-Portal, das nennt sich Watson.ch. Wie passend. Was, genau. Was, worauf bezieht sich Watson.ch? Das ist What's On. Ja, What's On. Ach so, What's On. Ich hatte jetzt den anderen Watson so im Kopf. Das ist ja gerade im Bereich Sherlock. Data Mining. das Produkt gewesen von IBM, was alles vorweggenommen hat. Ja, Michael Kreil hatten wir übrigens hier auch, Logbuch Netzpolitik 38. Es hat schon viele Gründe gegeben, ihn ein weiteres Mal einzuladen. Vielleicht machen wir das auch nochmal. Was mich noch interessiert, ich meine, in Deutschland ist ja dann letzten Endes die Vorratsdatenspeicherung, kann man sagen, zunächst einmal über das Bundesverfassungsgericht zumindest partiell zu Fall gekommen. Jetzt ist mein Verständnis von der Schweiz, dass es ein entsprechendes Äquivalent so gar nicht gibt im schweizerischen Rechtssystem. Das haben wir leider nicht. Wir haben kein Verfassungsgericht, das unmittelbar auf Gesetze Einfluss nehmen könnte. Aber es gibt auch da ein Bundesgericht. Also welche Kompetenzen? Ja, die haben aber davor? Die haben keine Kompetenz, um da einzugreifen. Nichtsdestotrotz haben wir aber dennoch Anfang diesen Jahres eine Beschwerde gegen die Vorratsdatenspeicherung erhoben. Wo? Bei der zuständigen Behörde. Das ist der Dienst betreffend die Überwachung des Post- und Fernmeldeverkehrs. Und da sollte jetzt in diesen Tagen eine Verfügung kommen, dass sie das natürlich nicht unterlassen können, weil es eine gesetzliche Grundlage gibt. Und diese Verfügung, die werden wir dann ans Bundesverwaltungsgericht weiterziehen und von da aus entweder ans Bundesgericht oder direkt an den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Und ich gehe mal davon aus, dass der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte ähnlich urteilen wird, wie es das EuGH kürzlich gemacht hat. Das heißt, also da stehen die Chancen gut, dass die Vorratsdatenspeicherung als ein unzulässiges Mittel angesehen wird. Politisch ist dann allerdings nochmal eine andere Sache, die der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte, der kann nicht direkt Gesetze in der Schweiz außer Kraft setzen, aber natürlich hat dann das in der weiteren politischen Debatte ein ganz großes Gewicht. Bin ich gerade selber etwas verwirrt. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte ist aber jetzt kein EU-Organ. Nein, ne? Nee. Nein. Das ist die Europäische Menschenrechtskonvention. Ja. Das heißt, das hat für die Schweiz jetzt auch Relevanz. Das hat für die Schweiz Relevanz. Hinaus, weil ich meine, und das Urteil des EuGH, was wir ja hier auch schon besprochen hatten, was ja jetzt im Prinzip auch so die jüngste zweite Phase der Vorratsdatenspeicherungsdiskussion in Deutschland zumindest vorläufig gekillt hat. Hatte das in der Schweiz Auswirkungen? Ist das da zur Kenntnis genommen worden? Es ist zur Kenntnis genommen worden, aber natürlich mit dem Verweis, dass sich das auf EU-Recht stützt und dass das eine Beschwerde aus Österreich und Irland war und insofern für die Schweiz keine direkten Auswirkungen. Ist ja keine EU. Was insofern natürlich auch stimmt. Oh Mann. Ja, ja, das, rein rechtlich ist das natürlich nachvollziehbar. Ich frage mich nur, ob das jetzt, sagen wir mal so, auch, ich weiß nicht. Also in der Debatte verwenden wir das natürlich, das ist ganz klar. Ja, aber ich meine, wie ist das so in der schweizerischen Gesellschaft? Also wird alles, was das EU-Label hat, immer noch so pauschal ausgeblendet und das betrifft uns gar nicht? Oder hat das eigentlich schon Relevanz? Das wird schon beobachtet. Also es wird vor allem auch stark beobachtet, was zum Beispiel in Deutschland geschieht. Also deutsche Politik wird durchaus stark beobachtet und hat dann entsprechende Auswirkungen. Ich weiß nicht, wie es in der französischsprachigen Schweiz ist. Vielleicht wird da eher nach Frankreich geguckt. Aber das hat natürlich schon Auswirkungen. Also da richtet man sich schon auch danach. Die Diskussionen werden dann und die Argumente werden auch übernommen und ausgetauscht. Ja, aber es ist natürlich schon so, die Vorratsdatenspeicherung als Begriff, der war lange, lange nicht bekannt. Also ich würde mal sagen, der ist so im Verlauf des letzten Jahres, ist der so wirklich mal durch alle Medien durchgesickert. Vorher war das nicht bekannt. Vielleicht hat man mal darüber berichtet, dass in Deutschland die Vorratsdatenspeicherung vom Verfassungsgericht gekippt wurde. Aber man hat eigentlich nicht die Parallele gezogen und gesagt, hey, wir haben das bei uns in einer ähnlichen Form ja auch. Mhm. Und das hat sich jetzt zum Glück in den letzten Monaten hat sich das verändert. Wann werdet ihr die Klage einreichen? Weil das könnt ihr ja eigentlich auch schon gegen das bestehende Gesetz, ne? Das ist gegen das bestehende Gesetz, ja, auf jeden Fall. Also die Beschwerde, die ist jetzt am Laufen. Und sobald wir die Verfügung haben, also es ist jetzt eigentlich noch ein Gesuch auf Unterlassung, und wenn wir die Verfügung haben, werden wir an die nächste Instanz, das ist das Bundesverwaltungsgericht. Moment, ihr sagt, ihr wollt gerichtlich klären lassen, dass das nicht geht und ihr wartet jetzt ab, dass ein Gericht sagt, doch, ist schon in Ordnung, weil Gesetz, und dann wollt ihr dagegen klagen. Genau, das ist eine Beschwerde, ja. Wie gut seid ihr denn so personell aufgestellt? Gibt es da genug Mitstreiter in euren Reihen? Habt ihr genug juristisches Personal? Seid ihr noch auf der Suche nach Mithelfern? Wir sind natürlich auf der Suche nach Leuten, die mitziehen, auch Organisationen, die mitziehen. Wir sind aber auch eine schöne Anzahl an Personen, die sich auch juristisch auskennen. Das hat sich sehr gut ergeben in den letzten Monaten und Jahren. Gestartet sind wir eher von der technischen Seite her, viele Informatiker, die sich mit diesen netzpolitischen Dingen beschäftigt haben. Und jetzt sind aber doch einige Anwälte und Juristen dazugestoßen. Und das hilft sehr viel, um in diesen Themen arbeiten zu können. Trotzdem gibt es irgendwie Orte, Treffen, Veranstaltungen, die ihr durchführt oder die andere durchführen, wo potenziell interessierte neue Mitstreiter auch andocken könnten? Ja, was wir regelmäßig machen, das ist das Frühjahrs- und das Herbsttreffen. Das Frühjahrstreffen, das war vor 2 Monaten. Und das Herbsttreffen, das wird dann im Oktober stattfinden. Wo, ansonsten, wo findet das statt? In Zürich? Das findet in Bremgarten statt. Mhm. Das ist etwas auf dem Lande. Was es gibt, ein Treffen, das mehr oder weniger regelmäßig in Zürich noch stattfindet, ist aber über Mittag, das nennen wir so das Mittagessen für netzpolitisch interessierte Personen. Und ansonsten sind wir eigentlich über Mailinglisten und Mails allgemein im Kontakt. Ja, sag doch mal ein paar, wo sollen denn all die Logbuch-Netzpolitik-Hörerinnen, die jetzt Lust haben, sich in der Schweiz einzubringen, sich hinmelden? Ist das Digitale Gesellschaft CH und dann durchklicken oder gibt es da noch Das ist sicher die beste Adresse, da sind auch alle Organisationen, die angeschlossen sind, verlinkt. Wenn man sich dann vielleicht etwas spezifischer für ein Thema interessiert, dann lohnt es sich bestimmt auch, da dann zu gucken. wo man sich engagieren könnte. Aber natürlich auch in der digitalen Gesellschaft Schweiz, also alle, die netzpolitisch interessiert, engagiert sind, können sich sehr gerne melden, auch einfach über das Kontaktformular, und dann werden entsprechende Kontakte hergestellt. Was es noch gibt, wo wir eigentlich um Leute, wo Leute wichtig sind, dass sie teilnehmen würden, es ist in zwei Wochen ist eine Kundgebung angesagt gegen dieses Überwachungsgesetz. Das ist in Bern am Samstag, 31. Mai, wo die ähnlichen Akteure, also praktisch alle Jungparteien, aber auch der CCC Schweiz, die Digitale Gesellschaft Schweiz etc. zu einer großen und bunten Kundgebung auf dem Bundesplatz aufrufen. Also das ist auch eine gute Gelegenheit, um gegen das Überwachungsgesetz ein Zeichen zu setzen, aber natürlich auch um Leute zu treffen. Ja, Kire, haben wir noch irgendwas ganz Wichtiges vergessen, was du noch erwähnen möchtest? Nein, ich denke nicht. Also was sich jetzt gerade das Überwachungsgesetz anbelangt, haben wir doch sehr ausführlich jetzt darüber gesprochen, ja. Gut, und das steht ja nun mal im Mittelpunkt. Absolut. Ja, fein. Vielleicht buchen wir dich in künftigen Sendungen nochmal dazu, um so die Fortschritte auch nochmal zu bemessen. Und sicherlich werden ja auch noch andere Themen in der Schweiz hochkommen. Ich denke, das ist recht wichtig, dass man da auch den Blick drauf hält und da auch so die potenzielle, Erfahrungsweiterreichung betreibt. So. Ja, klar, insbesondere so zwischen Österreich, Schweiz, Deutschland, wenn nicht sogar ganz Europa und Brüssel. Ja, André, hast du noch eine Frage? Sonst würden wir nämlich jetzt den Erik erstmal verabschieden. Nö, ich will mich bedanken bei Erik. Es war ja schon lange angedacht. Ich möchte mich auch bedanken. Genau. Mal das Logbuch Netzpolitik Korrespondentennetzwerk auch noch um die Schweiz zu erweitern. Dann haben wir dann fast alle deutschsprachigen Staaten in der näheren Vicinity. Genau, wir überwachen jetzt alle. Auf Netzpolitik.org hat er ja schon ab und zu mal einen Gastbeitrag abgeliefert. Und wir hoffen, dass wir das auch zukünftig aufrechterhalten können. Gut. Ja, sehr gerne. Ich möchte mich bedanken. Okay, alles klar. Dann. Okay, noch viel Spaß. Viel Erfolg. Tschüss. So. Sind wir wieder alleine. Wo machen wir denn weiter? Laut Sendeplan der Republika. Aha, gut, dass wir einen Plan haben. Ja, Republika, wir haben es ja schon angesprochen, die war gerade mal wieder, sollte irgendjemand da gerade unter seinem Stein hervorgekommen sein, Republika, mittlerweile eine wirklich große Veranstaltung. Ich weiß nicht, ist irgendeine offizielle Teilnehmerzahl genannt worden oder haben die alle Angst? Ich weiß es nicht, ich habe vorher irgendwas von 6.000 gehört, 6.000, 7.000 oder so, ich habe mich aber auch nicht gekümmert. Ich schätze mal, in dem Bereich bewegt es sich. Die Republika war auch wie so ein Stein. Also das ist echt, man hat so sein kleines eigenes Ding, aber da draußen passiert noch das ganz große Republika-Ding und so wirklich alles mitzubekommen, geht schlecht. Nee, das ist natürlich unmöglich, ganz klar. Aber es zeigt eben auch, wie viel Vielfalt so in dieser ganzen Bewegung mit drin ist. Meine Republika ist halt einerseits eine große Veranstaltung, häufig und wie ich finde vollkommen zu Unrecht so als Bloggermesse verschrien. Das ist sie sicherlich nicht, auch wenn es natürlich aus dem Bloggerumfeld heraus gegründet worden ist, aber eben mit so einem starken, ich würde sagen, mit so einer gesunden Mischung aus netzpolitischem, gesellschaftspolitischem Fokus, mit so einem kulturellen, netzkulturellen Element und natürlich auch mit einer mit einer grundlegenden Offenheit auch zu diesen Business- und Vermarktungsaspekten, ohne jetzt wirklich das primär zu verfolgen, wie das manchmal so wahrgenommen wird, aber ich finde, das hat sich so nie bestätigt und auch dieses Jahr war insbesondere auch der netzpolitische Fokus relativ stark. Dieses Jahr war ja noch mehr, dieses Jahr war ja dann auch die Media Convention mit eingegliedert, während man 2007 noch dieses komische Blogger versus Journalisten-Ding hatte, scheint da jetzt auch ein bisschen sich beruhigt zu haben und man kann ruhig auch mal was zusammen machen. Ja, die dann Debatte gab's, ist so fast vorbei, ne? Na, bis auf das Zeit Online, was zum 30C3 nochmal ausgegraben hat, aber ich habe mich schon beschwert. Und naja, und bei Glenn Greenwald kommt das auch ab und zu in den Staaten nochmal hoch. Aber dann hatten wir am Donnerstag, nach dem Republika Dienstag und Mittwoch die Media Convention mit in der Station Berlin war, waren dann am Donnerstag, Freitag und ich glaube auch noch Samstag der Linux-Tag und die DroidCon in denselben Räumen, was zu einer lustigen Durchmischung des Publikums geführt hat. Ja, also nicht nur die Kernrepublika selbst und die erweitert sich ständig von diesem ursprünglichen Blogger-Treffen, sondern auch andere Veranstaltungen drumherum, was immer mal in dieser Berlin Web Week oder wie das da alles so heißt, rumgewuselt hat, das verzahnt sich immer mehr in den letzten Jahren. Mhm. Ich finde das sehr spannend. Ein bisschen habe ich mich jetzt, naja, früher war alles besser, ein bisschen zurückgesehen an so die ersten Republikas, wirklich mit unter 1000 Leuten in der Kalkscheune im Hof zu stehen und tatsächlich mit jedem auch mal kurz ein Bier trinken zu können. Ja. Das geht heutzutage nicht mehr. Da ist so viel los, so viel Input. 12 Bühnen gleichzeitig, das kann man doch nicht mal mehr nachgucken. Ich habe alle Audios und einige Videos auf Platte liegen. Ich weiß schon, dass ich nicht dazu kommen werde, mir auch alle Interessanten, die ich gerne live gesehen hätte, dann auch wirklich nochmal anzugucken. Es ist extrem viel los, hat sich extrem verbreitet. Nichtsdestotrotz ist so das eine oder andere, was man auch mal nachschauen sollte. Es waren wirklich eine ganze Reihe von wirklich guten Präsentationen dabei. Ich habe meine Nachschauliste auch noch nicht durch, aber ich habe auch so ein bisschen das Echo mitgenommen. Es gibt ja auch so ein paar Klassiker auf dieser Veranstaltung. Da ist ja der 30C3 nicht alleine. Habt ihr auch ein Lobo? Ja, mehrere sogar. Ja, wahrscheinlich brauchen solche Veranstaltungen sowas auch. Also es gibt da, glaube ich, auch schon so eine gewisse Sehnsucht, dass man eben auch bestimmte Persönlichkeiten, die einfach bewiesen haben, dass, auch wenn man vielleicht ihre Meinung nicht unbedingt immer teilt, ja, dass sie zumindest in der Lage sind, eine Debatte aufzurufen, auszulösen. Und das ist beim Kongress auch nicht anders. Ja, also Leute wie Frank Rieger oder so sind da definitiv Teil dieses Systems. Gibt es aber auch noch ein paar andere. Sascha Lobo ist einer davon, wobei der Vortrag, auf den ich mich eigentlich selber immer am meisten freue, ist der von IX, Wirres.net. Na, wer ist er? Felix Schwenzel. Felix Schwenzel, genau. Der, also erstmal mag ich seinen lockeren Stil so. Und er hat auch einfach die Gabe, die Dinge auch einfach nochmal so ganz unaufgeregt von der anderen Seite zu beleuchten, ohne jetzt große, wie soll ich sagen, plakative Thesen in den Raum zu stellen, obwohl er zumindest es geschafft hat, schon mit seinem Titel, wie hieß es nochmal genau, wie ich lernte, die Überwachung zu lieben, so mit dieser Kubrick-Anspielung. Und sehr schön durch diesen ganzen Diskurs durchgegangen ist und diese ganze Frage, die ja auch bei Sascha Lobo die ganze Zeit so im Raum schwebte, immer so, wir sind doch irgendwie alle dagegen, warum kommen wir denn da politisch irgendwie nicht vorwärts? Nicht? Und Sascha Lobo hat in seinem Talk halt extrem so mal auch so die finanzielle Situation angesprochen. Das hatte schon enormen Fokus, das war nicht das Einzige, aber es stach heraus. Diesen Vergleich aufgerufen mit, ja, hier der Vogelschutzbund in Bayern wirft irgendwie Millionen da drauf, dass man irgendwie die Vögel erforscht und so einen Vogel des Jahres wählt. Und die netzpolitische Bewegung schafft es noch nicht mal, sich 10 feste Mitarbeiter übers Jahr zu finanzieren. Gut, das kann man jetzt so sehen oder nicht. Und der Vortrag von Felix war halt sehr, dass er eben auch mal sehr hinterfragt hat, nicht? Inwiefern es nicht vielen dann eben dann doch auch egal ist und wie sich das alles manifestiert. Ich habe den Vortrag von Felix nicht gesehen, liegt auf der Platte. Ja, eins also den solltest du dir dann mal holen. Ich mag auch immer, dass er sich dann andere Vorträge so anschaut und die dann auch mal gleich mit einarbeitet. Also ist sozusagen auch immer sehr kontextreich. Das ist ein schönes Ding. Ja, um den Lobo kommen wir nicht drum rum, oder? Nö. Was hältst du denn davon? Ich bin ja leicht befangen, weil er immerhin aufgerufen hat und zwei Vereine, die ich jeweils mitgegründet habe, die DigiGas und die Netzpolitik e.V., quasi all euer Geld zu spenden. Ja. Das finde ich natürlich inhaltlich super. Und ich war, glaube ich, auch der Erste, der geklatscht hat, als er gesagt hat, dass er seine Spiegel-Online-Kolumne seit dem 5. Juni letzten Jahres jedes einzelne, ja nicht ausschließlich, der hat auch andere Themen mit eingebaut, aber in jedem einzelnen Beitrag war trotzdem der im, wie hat er das ausgedrückt, der Tyrannosaurus Beat auf Rex, der im Raum ist, mit Thema. Man kann nicht, wie unsere Minister, das Thema irgendwie ausblenden oder sagen, da drüben ist ein bunter Pudel, wie Sascha das so gesagt hat. Ich finde das wirklich, verdient er von mir großen Respekt, dieses Thema in diesem Medium auf so hohem Niveau auch noch mit seinen Analysen die ganze Zeit aufrecht zu erhalten. Ja, das ist wahr. Bewundernswertesten fand ich, dass ihm auch jede Woche wieder was Neues eingefallen ist, was man da als Aspekt überhaupt aufgreifen kann. Weil nicht immer war ja die Nachrichtenlage so dankbar, dass man da einfach sich immer an den Ereignissen immer wieder darauf beziehen konnte, sondern teilweise, ich würde nicht sagen, es war an den Haaren herbeigezogen, sondern er musste einfach da auch theoretische, konzeptionelle Brücken bauen und irgendwie auch aus anderen Geschehnissen diesen Gesamtbereich wieder mit einfließen lassen. Das ist ihm wohl ganz gut gelungen. Ich habe jetzt auch nicht wirklich jede einzelne Kolumne gelesen. Andererseits bin ich mir auch nicht so sicher, ob das jetzt auch immer so gut ist, wenn man quasi auch so wahrgenommen wird, dass man ja immer dasselbe erzählt, weil das dann sozusagen auch schon keine Überraschung mehr hat, weil man sozusagen eigentlich schon weiß, worum sich die nächste Kolumne dreht. Und trotzdem solche Leistungen verbracht werden, ist es aber auch einfach so, dass die Debatte halt so ein bisschen feststeckt. Dass einfach die Leute einfach nicht widerhallen wollen in dem Maße auf dieses Thema. Dass es wirklich immer noch eine sehr kleine Szene ist, die sich da engagiert drum bemüht und die da dieses Bedrohungspotenzial sieht. Aber dass sich einfach dieses Bedrohungspotenzial, dass es auch zu allgemein ist, dass es zu wenig greifbar ist, dass dieses Anrufen des Verlustes der Freiheit als solcher einfach zu wenig fassbar ist. Ja? Dass einfach jeder Einbrecher mit Maske, wie jetzt schön wieder im Europawahlkampf überall plakatiert wird, zumindest außerhalb. Sehr, sehr schön, wenn man aus Berlin rausfährt und dann mal so guckt, wie so im Vorort so von der CDU plakatiert wird, dann sind es halt einfach solche Sachen, ja. Irgendwie so Einbrecher mit Brecheisen und schwarzer Maske, so, damit wir sicher leben können. So. Die gibt es doch heute auch schon mit schwarzer Maske, Brecheisen und Laptop in der Hand. Ja. Das ist die digitale Variante. Aber worauf ich hinaus will, ist, dass einfach dieser politische Diskurs sich ja zu unserem fortsetzenden Bedauern, aber es ist halt auch ohne Überraschung dabei, eben immer gerne so auf einfach zu erzählende Geschichte niederschlägt. Und es wurde nun auch viel beklagt, dass das Narrativ nicht gefunden wird. Dann gab es dann auch noch einen anderen Vortrag von Friedemann Karik, der hat das so unter diesem Schlagwort Überwachung macht impotent, ja. Auch nochmal so auf diese Narrativsache heruntergebracht. Nur die Vorschläge überzeugen dann halt auch irgendwie nicht. Es ist einfach der Versuch der Zuspitzung einer Debatte, die einfach keinen so richtig erreichen will. Und man merkte, also dieses Überwachung macht impotent, ich hatte auch das Gefühl, so diese Überwachungsdebatte macht auch irgendwie diese ganze Szene irgendwie impotent, aber im eigentlichen Wortsinne, dass man einfach so eine gewisse Ohnmächtigkeit auch spürt. Womit ich auch gar nicht sagen will, dass das jetzt alles vergeblich und vergebens war. Es ist schon auch bemerkenswert, dass die Diskussion überhaupt noch geführt wird. Also sie ist halt irgendwie auch noch da. Ist nicht komplett gestorben, es ist nicht weg. Es gibt am laufenden Meter immer wieder noch Snowden und Post-Snowden und ähnliche Sachen. Vieles Neues, über das berichtet wird, wird auch immer wieder dieser Bezug gesucht und so dieser Zeitenwende-Aspekt, so dieses, wie wir ja jetzt wissen, sind die Dinge ja anders. Also die Grundlagen haben sich schon geändert. Trotzdem war immer noch viel Gewedel und heiße Luft und man muss sich natürlich auch fragen, ja, warum finanziert sich denn die Szene keine schlagkräftige Mannschaft, die mit rotem Cape irgendwie dem bösen Feldherrn sich entgegenstellt? Sag du es mir, ich sitze da am Receiving End. Non-Receiving End. Non-Receiving End. Ja, wir haben ja auf Netzpolitik auch so den Lobo-Effekt in den Spenden kurz mal verblockt. Ich glaube, der DigiGuess zieht das auch bald nach. Das ist jetzt natürlich ein Peak und wir werden sehen, ob das mal so, dass, wie er das auch genannt hat, einmalige Gewissen beruhigen ist oder ob sich das tatsächlich in Fördermitgliedschaften oder Daueraufträgen niederschlägt, was dann eben tatsächlich substanzielle langfristige Arbeit ermöglicht. Hm. Wie zur Rettung der, wie hieß dieser lustige Vogel? Ich hab's schon wieder vergessen. Ich hab's auch vergessen. Wie zur Rettung aber, des bayerischen Vogels, ja, der bedroht ist. Vogel des Jahres. Hatte auf jeden Fall einen schönen langen Schnabel gehabt. Sah ganz lustig aus, der Vogel. Ja, was fällt dir noch ein zur Republika? Es war viel. Es war, ich habe das vorhin schon mal angedeutet. Vorträge, hast du denn überhaupt irgendwelche gesehen? Ja, na klar, habe ich Vorträge die noch gesehen. In Erinnerung geblieben sind. Ich habe mir natürlich Jillian C. York und Jacob Applebaum angeguckt. Let's talk about sex, baby. Let's talk about PGP. Die Frage, ja, aber nur die 1% der Nerds verschlüsseln und das ist ja alles gar nicht zugänglich. Und warum sollten wir überhaupt verschlüsseln? Versuchen habe zu beantworten mit dem gewagten, aber nicht komplett unzutreffenden Vergleich von Safer-Sex-Praktiken in den vor allem 80er Jahren. Heutzutage, ja, ich bin gerade hierher gefahren mit der Straßenbahn, da sind ich nutze Kondome-Plakate immer noch draußen. Sowas fehlt für die digitale Welt. Jake nennt das If You're Barebacking und die Internet und so, dann ist die NSA da. Man sollte auch im Internet safer Surf-Praktiken oder wie auch immer das genannt wird, anwenden. Man gefährdet nämlich nicht nur sich selbst, sondern auch die Kommunikationspartner. Den fand ich ganz gut. Gesehen habe ich noch Eric King von Privacy International aus UK, der zur Geschichte der Five Eyes eine halbe Stunde lang vorgetragen hat, wo die herkommen, fand ich auch sehr spannend. Du merkst, ich bleibe in dem Überwachungsthema. Ja, ja, das ist ja gut, Fokus zu haben. Morgan Marquis-Bois, ich hoffe, das habe ich jetzt richtig ausgesprochen, dieser Ex-Google-Mitarbeiter, der in seiner Freetime internationale Staatstrojaner auf der ganzen Welt auseinandernimmt, von Finn Fischer zu Hacking Team, der in seinem Vortrag mal so en passant gedroppt hat, dass er jetzt beweisen kann, dass Finn Fischer auch in Ägypten eingesetzt wurde während der Revolution. Das muss ich da auch nochmal raus extrahieren. Dann hatte ich einen eigenen Vortrag gehalten über die Vorratsdatenspeicherung. Wir hatten zusammen mit Anna Biselli von auch von Netzpolitik.org, wir hatten draufstehen Vorratsdatenspeicherung für Einsteiger und Fortgeschrittene. Zum Glück habe ich ganz am Anfang mal gefragt, wer fühlt sich denn als fortgeschritten? Da gingen wenige Hände hoch und bei der Antwort zu Einsteigern war tatsächlich mindestens der halbe Saal, der sich gemeldet hat, was mich sehr überrascht hat, aber auch sehr gefreut hat. Was meinst du jetzt, also Einsteiger? Wer fühlt sich als Thema Einsteiger in Thema Vorratsdatenspeicherung? Wer also weiß noch nicht, was komplett gespeichert wird, was das bedeutet und was die Gesetzgebungsprozesse dahinter sind? Das war für mich überraschend, dass so wenige Leute da schon so fest sind wie wir, die wir langsam betriebsblind sind. Ja. Seit 2005 bearbeiten wir dieses Thema, seitdem die EU da erste Vorschläge gemacht haben. Das ist jetzt 9 Jahre her, an jeden neuen Gesetzentwurf dran. Und natürlich werden wir da mit der Zeit ein bisschen betriebsblind und erklären nicht jedes Mal nochmal, was das jetzt eigentlich von Grund auf bedeutet. Das haben wir dann dort in einem Schnelldurchlauf nochmal, welche Daten werden da eigentlich gespeichert, die Visualisierung von Malte Spitz und Walter Glättli, die da sehr helfen, welche Auswirkungen das hat, was die politischen Prozesse auf EU- und Bundesebene sind, erläutert und haben ja den Saal 3 oder so war das über voll gemacht und auch gutes Feedback bekommen. Das hat mich überrascht, aber sehr gefreut. Zusammen mit Anna Biselli hast du den Vortrag gehalten. Genau, ne? Auch von Netzpolitik.org. Mhm. Und dann habe ich die Republika natürlich zu dem genutzt, weswegen sie eigentlich da ist, im Quatsch. Hof stehen und Bier trinken. Ja, genau. Ja, das funktioniert da immer wieder erstaunlich gut. Wetter war leider nicht ganz so gut. Republika hatte so über die letzten Jahre immer einen erstaunlichen Track-Rekord mit den Frühlingsanfang, aber auch wirklich genau treffen. Einmal nicht in der Kalkscheune, aber einmal hat es da geregnet und ansonsten war immer brillantes Wetter. Irgendwie genau in der Woche ging es los. Das, trotz der Verschiebung nach hinten will das jetzt irgendwie nicht so richtig. Es hat aber auch nicht so lang und so sehr geregnet. Es kam auch mal die Sonne raus. Ja, ja. Also es war nicht wirklich komplett dramatisch, aber es fehlte so ein bisschen so dieses Wonnig-Licht. Strandgefühl. Wie kamst du denn raus aus deiner Höhle, Sendezentrum? Da habe ich jetzt nicht unbedingt die ganze Zeit verbracht. Das hat sich vor allem sehr schön selbst organisiert, weil wir da einfach so eine Community an Start bekommen haben. Die Podcast-Community. Die sozusagen das Sendezentrum gemacht hat. Also das ist ja quasi so unsere Idee, auf so einer durch private Medienproduktion geborene Veranstaltungen dann auch mal mit dem Aspekt privater Medienproduktion zu konfrontieren, beziehungsweise einfach die Möglichkeit zu geben, da dem auch beizuwohnen oder es doch zumindest dort aktiv zu betreiben. Letzteres war im letzten Jahr noch eine Idee, das hat jetzt sehr gut funktioniert, also es waren da wirklich alle Slots belegt und am laufenden Meter wurden da Sendungen aufgenommen. Jetzt ich habe gar keinen mehr bekommen. Du hast gar keinen mehr bekommen, genau. Also es war dann einfach früh weg, was uns auch so ein bisschen, glaube ich, auf den Pfad bringt, dass wir dann eben, sollte sich das wiederholen können, wo ich recht zuversichtlich bin, dass wir dann eben auch noch ein bisschen stärker da kuratieren und einfach zusehen, dass das Programm, was da dann gefahren wird, auch insgesamt für die Republika vielleicht interessanter ist, weil am Besucherzuspruch hat es noch etwas gemangelt. Das ist vor allem aber dieser neuen Location geschuldet gewesen, von der wir zu dem Zeitpunkt noch nicht so richtig wussten, wie wir für die am besten werben. Das haben wir so probiert. Man darf sich natürlich da auch keine Illusionen machen. So eine Konferenz hält viele Leute immer enorm auf Trab. Und wie du schon sagtest, man hetzt im Prinzip von Vortrag zu Vortrag und ist dann immer mal froh, wenn man dann auf dem Hof gucken kann, wer ist denn sonst noch so da. Dann sich irgendwie nochmal so eine Stunde irgendwo reinzusetzen und einen Podcast zu verfolgen, ist schwierig, aber in dem Moment, wo wir früher und besser planen und besser kuratieren, wären wir dann ja auch Teil des Programms, was wir so nur für die Sondersendung einmal am Tag waren. Und da sehe ich noch Entwicklungspotenzial. Also so oder so war das aber eine nette Sache und wir müssen natürlich die Akustik da noch ein bisschen besser in den Griff kriegen. Da bist du ja aber nie zufrieden. Ja gut, das war natürlich jetzt schon etwas sakral da, nicht? Also wir haben es zumindest so weit gedämmt bekommen, dass es überhaupt zu ertragen war. Also meine Befürchtung am Anfang war schon so, dass wir es jetzt noch nicht mal hinbekommen, dass man überhaupt was versteht. Das ging schon ganz gut, aber es war schon noch eine ganze Menge dabei. Aber ich denke, das lässt sich alles realisieren. Vielleicht auch nochmal ein Vortragstipp von mir, der jetzt nur so am Rande im Kontext mit den anderen Sachen steht. Achso, hast du den Vortrag von Erich Möchel eigentlich? Ja, Erich war auch großartig. Genau, den sollten wir vielleicht auch nochmal erwähnen. Was war da so seine Kernaussage? Erich hat auch nochmal... Also Erich Möchel muss man mal kurz erwähnen, österreichischer Journalist, seit Ewigkeiten im ORF und vor allem bekannt darüber, dass er die Future Zone, das Blog, dort lange gemacht hat, bis es dann mal so aus... Und noch viel länger als ORF und Future Zone Telepolis... Genau, also ist sozusagen damals, also wirklich ein echtes Berichterstattungsurgestein, der immer schon viel gebracht hat und auch jetzt nicht müde wird, das zu machen, obwohl ihm die Future Zone ja unterm Arsch weggezogen wurde, kann man sagen. Ja, in den 90ern schon zu Echelon und internationalen Überwachungsstandards und Überwachungsgremien berichtet hat, wo das wirklich noch extrem Aluhut-Thema war, was ja heutzutage gar nicht mehr so ist. Aber da trotzdem einen immensen Wissensschatz hat und sich in Prozesse einarbeiten kann und das auch tut, in der das wenige andere Journalisten, wenn überhaupt, im deutschsprachigen Raum machen. Und er hat nochmal berichtet, wie es so eben Standardisierungsgremien gibt, wie teilweise im ETSI, was irgendwie European Telecommunication Standards Institute ist. Wo eben unter anderem technische Spezifikationen auch für die Vorratsdatenspeicherung, aber für viele andere Lawful Interception Capabilities, also Kapazitäten, die in Kommunikationsnetzen wie Telefonnetz, Mobilfunknetz, Internet und so eingebaut werden müssen, laut gesetzlichen Vorschriften. Und dann auch, wie Geheimdienste, das macht er schon immer, aber jetzt mit Bullrun und ähnlichen Sachen aus den Enthüllungen, aus dem Fundus von Snowden, haben wir es ja auch wirklich hochoffiziell und es ist jetzt nicht mehr nur ein Aluhut-Thema, hat er nochmal ausgeführt, wie aktuell einige NSA-Mitarbeiter, aber auch BND und GCHQ-Mitarbeiter versuchen, Arbeitsgruppen der Internet Engineering Task Force, IETF, zu Verschlüsselungsstandards infiltrieren und dann auch für die verschiedenen Algorithmen RC4 und bis hin zu welchen Random Number Generator man denn jetzt nehmen soll, was jetzt alles rauskommt, was man jetzt auch mal bei Reuters und bei Spon liest und früher halt nur so ein Erich Möschel und Club-Thema war. Und er konnte da halt jetzt wirklich nochmal so einen Rundumschlag machen. Wie das ein Vortrag, der sonst so nur auf dem Kongress hätte stattfinden können. Bisher. Ja, bisher. Ja. Und jetzt halt auch auf der Republika. Wobei, ich bin ja auch bei der Republika ein bisschen befangen, bin ja nun über Netzpolitik offiziell bei New Thinking GmbH angestellt, die ja diese mal mit gegründet hat und mein Mitarbeiterchef Markus, der ist ja nun einer der vier Gründer und auch in den vergangenen Republikas schon vor Snowden hat gerade durch die Markus Interessensgebiet und sein Themengebiet die Netzpolitik schon immer ein hohes Thema gehabt und ich weiß auch nicht, ob das allererste Mal war, dass Erich bei einer Republika war, der hätte auch vorher schon hingepasst. Jetzt darf er natürlich nicht fehlen. Ja, ich meinte es jetzt auch vor allem mehr dadurch, dass auch die Republika selber einen ganz anderen Wahrnehmungsgrad hat mittlerweile in der deutschen Öffentlichkeit, wirkt es natürlich auch für diese Themen nochmal als weiterer Geschmacksverstärker. Während das ja vor 8 Jahren noch so, hier die Blogger und so wollen jetzt auch Geld verdienen. Blogger. Genau, Blogger. Blogger versus Journalisten. Und wie Fefe damals schrieb, Synchron-Twitter-Wichsen. Erinnerst du dich? Das war die zweite oder sowas. Ewig her. Darüber sind wir heute auch lange hinaus. Ja, es bessert sich. Nichtsdestotrotz, Republika auf jeden Fall eine Empfehlung wert. Wer eine gute Ausrede braucht, mal so im Mai nach Berlin zu kommen. Das ist auf jeden Fall eine. Einen Vortrag möchte ich noch anschließen, der in gewisser Hinsicht hier noch mit so reinpasst, und zwar von Theresa Brücker, besser bekannt als Fräulein Tessa, die über Aktivismus an sich gesprochen hat und vor allem auch diese Burnout-Phänomene. Also dass Leute sich einfach im Aktivismus, das bezog sich jetzt gar nicht mal nur jetzt auf Netzpolitisches, sondern allgemein auch Feminismus, andere Segmente, ja, also wie auch so die Community selbst zerstörend wirken kann dabei, was für Phänomene dort auftreten und was man auch dagegen tun kann. Also wirklich ein sehr nachdenklicher oder nachdenklich machender Talk, wie ich finde. Eine halbe Stunde kann man sich schnell mal geben. Sehr sehr wichtiger Einblick, den sie da gibt in ihre Gedankenwelt. So, einen letzten will ich dann aber auch nochmal droppen. Und ja, zwar hatten wir Andrei Soldatov im Programm entdeckt. Ein russischer investigativer Journalist, der schon viel zur Überwachung und Zensur und Geheimdiensten allgemein in Russland recherchiert hat, den wir auch schon auf dem 29C3 eingeladen haben. Und der, ja, ich habe den dann, wir haben denen dann nochmal einen eigenen Slot gegeben auf eine dieser kleinen Bühnen, weil wir viel zu spät festgestellt hatten, dass er auch da ist, weil also er irgendwie durch die Seite reinkommt. Im Content-Team mit dabei? Nee, ich war im Content-Team nicht mit dabei, aber Markus und ich haben festgestellt, der ist da, André ist wichtig, also wenn Markus hat einen guten Draht zum sozusagen Content-Team. Es gab in diesen kleinen Bühnen 6 bis 10 oder sowas. Da gab es noch ein bisschen ein paar Platzhalter für spontan entstehende Sachen, wo dann auch Zensurheberrecht mit reingekommen ist. Und eben Andrei Soldatov, der nochmal über die politische Situation in Russland in Bezug auf Überwachung, Zensur und Internet ganz allgemein eingegangen ist. Den kann ich empfehlen, der hat was zu sagen. Ich habe dann auch das Intro für ihn gemacht und habe ihn als den Glenn Greenwald Russlands eingeführt. Der war erst ein bisschen verwirrt, aber fand das dann doch ganz in Ordnung. Und mit dem habe ich auch noch einen Podcast gemacht, eine Stunde vorher. Ach. Und wenn wir jetzt schon einmal beim Droppen sind, dann verlinken wir den vielleicht auch nochmal. Podcast im Rahmen welches Formates? Netzpolitik-Podcast. Ah, okay. Mhm. Können wir verlinken. Eine Stunde über die, ja, wie bezeichnet er das? Desperate. Ich habe die deutsche Übersetzung im Titel auf Netzpolitik.org gepostet, dass die Situation für Medien, Journalismus ist allgemein. Ist der auch aufgezeichnet worden oder wird dann wahrscheinlich nur als Audio aufgezeichnet? Den Talk, den sollte es eigentlich auf Audio geben, den hatte ich auch verlinkt. Irgendwie ist das Audio jetzt leider wieder weg. Ich finde aber, in dem Podcast sind wir nochmal über den Talk hinausgegangen. Der Talk war auch nur eine halbe Stunde, der Podcast eine Stunde. Okay. Wenn ich das Audio finde, verlinke ich es auch noch. Ansonsten erstmal den Podcast. Okay. Die Lage ist verzweifelt, hat er gesagt, über Medien und Journalismus und die Öffentlichkeit allgemein. Mhm. Gute Statusmeldung, vor allem wenn wir heute wieder über Twitter-Zensur in Russland reden und so. Ja. Lesen. Lesen. Reden tun wir da heute nicht drüber. Wir haben aber noch genug Themen. Genau, wir haben auch noch ein paar andere Themen. Da müssen wir jetzt auch mal zum Punkt kommen. Wie hältst du es denn mit Google? Ich würde sagen, ich habe da dasselbe gespaltene Verhältnis wie so viele auch, denke ich. Lass uns doch erstmal sagen, worum es geht. Genau. Sag mal, worum es geht. Ich dachte, ich meine, es ist eine schöne Überleitung zu dir. Ja gut, also der Europäische Gerichtshof, der hier jüngst und auch vorhin nochmal für seine Entscheidung zum Thema Vorratsdatenspeicherung erwähnt und gelobt wurde, hat jetzt eine weitere Entscheidung gefällt und ist entgegen seinen üblichen Tendenzen, hat er sich nicht wirklich direkt an dem orientiert, was der Staatsanwalt, der europäische Staatsanwalt vorher so als Empfehlung abgegeben hat. Das kann man ja auch positiv sehen, ja, die Richter denken da selber, scheint aber so ein wenig über das Ziel hinausgegangen zu sein. Der Ursprung der ganzen Geschichte war die Klage eines Spaniers, der unzufrieden war mit der Situation, dass Google Ergebnisse über ihn ausspuckt von Webseiten, wo er eben wohl auch tatsächlich genannt wird, in einem. Es geht um uralte Zeitungsarchive aus den 90ern von einer Lokalzeitung, die berichtet hat, dass ein Grundstück oder anderes Eigentum, was ihm gehört, gepfändet wurde oder so, dass er da irgendwie eine Art Insolvenz war, was aber mittlerweile schon längst wieder verjährt ist und er sich auch in keiner finanziell komischen Situation mehr befindet. Was aber, wenn man seinen Namen bei der größten Suchmaschine, die es da draußen gibt, eingibt, immer noch eins der ersten Resultate ist, eben so eine Lokalzeitung aus dem, ich glaube, Baskenland aus den 90ern, wo halt drin steht, er wäre pleite und damit war er ein bisschen unzufrieden. Ja, aber es war ja nicht so, dass diese Aussage falsch gewesen wäre, sondern das war halt damals so. Genau. Und das ist halt noch in so einem Archiv und das Archiv tut halt das, was so ein Archiv so macht und sagt halt, das war mal so. Und irgendwie scheint aber so diese Reaktion, oh Gott, ich gebe meinen Namen bei Google ein und der Google schmeißt jetzt irgendwie diesen Aspekt raus, aber erzählt nicht nebenbei noch, was ich für ein toller Typ bin. Das verwirrt die dann irgendwie nachhaltig. Da wurde da halt irgendwie geklagt und auf Umwegen ist das eben bis zum EuGH gewandert. Und der EuGH hat jetzt eine Entscheidung gefällt, die sehr vielschichtig war und ich muss sagen, ich habe mir jetzt das Urteil nicht durchgelesen, aber im Kern wurde jetzt Google verpflichtet, dass ja, solche Einträge, in dem Fall quasi auf private Initiative eines Einzelnen, dann auch zu löschen sei, weil das ja dann eben im Kontext Datenschutz das Richtige wäre. So, weil wir müssen ja unsere Daten schützen und überhaupt und die Privatsphäre und auf einmal ist das alles ganz wichtig und ich habe so ein bisschen den Eindruck, wenn es um Google geht, haben alle so einen Schaum vorm Mund und verwechseln dabei einfach zwei Sachen oder mindestens zwei Sachen miteinander. Es gibt halt so Google als unser Freund und Helfer, im Sinne von, naja, ist es ja. Ja, also ich meine, wir benutzen es den ganzen Tag, egal wie man dazu stehen mag. Es gibt natürlich auch Einzelne, die das vielleicht bewusst auch nicht tun und da andere Alternativen haben, aber sie sind halt einfach bei Weitem der Marktführer und sie haben sich ja diese Marktführerschaft auch erarbeitet. Also man kann Google nicht gerade vorwerfen, dass sie ein schlechtes Produkt machen würden. So. Nur die dadurch entstandene Dominanz, und die monopolhaft wirkende Präsenz in dem Markt Suchmaschinen und damit eben auch so dieses Bild von des omnipräsenten und vielleicht auch omnipotenten Datensammlers, der es ja auf nichts anderes angelegt hat, als irgendwie alles über uns zu wissen, was ich im Übrigen bezweifle, aber kann man auch auf jeden Fall mal so darstellen, dass daraus einfach eine Angst entsteht, die jetzt hier für vieles so ein Leitmotiv wird, wo es eben nicht angemessen ist. Man hat das irgendwie im Leistungsschutzrecht gesehen und man sieht es eben jetzt auch in dieser Debatte, die eben, so sehe ich das und ich teile da die eloquent von Thomas Stadler veröffentlichte Meinung dazu, dass das eben ein sehr problematisches Urteil ist, weil wir ja im Prinzip hier ein Zensurinstrument geschaffen wurde, was vergleichbar ist, ich glaube den Vergleich zieht er auch, mit dieser Debatte im Urheberrechtsbereich, wo halt auch schon unglaublich viele Links aus Suchmaschinen entfernt werden, ja, auf Anfrage von Rechteinhabern und dass es halt da jetzt einen weiteren Hebel gibt, einfach etwas aus Suchmaschinen zu entfernen, ohne dass ja die eigentlichen Quellen, die ja existieren, die ja der Grund für diesen Eintrag sind, verschwinden. So, das heißt, Dinge gibt es, aber sie werden nicht sichtbar gemacht. Und da sind wir ja im Prinzip auch schon wieder mitten in unserer guten alten Zensursula-Debatte. So, jetzt darfst du. So, erstmal muss ich einen riesen fetten Disclaimer voranschicken. Ich habe das Urteil zwar gelesen, aber... Nicht verstanden. Naja, wir hatten das schon oft, wenn es um solche Themen geht, Iana. Wir sind beide keine Juristen. Ja, genau. So bin ich. Ich hoffe, große, weite Teile der Begründung des Gerichts verstanden zu haben. Komplett sehe ich weder durch die juristischen Hintergründe und ich glaube wenige Leute, glücklicherweise ein paar von denen, die hier bei Logbuch Netzpolitik schon zu Gast waren, haben die Datenschutzgesetzgebung der EU vollständig verstanden, was dazu ganz hilfreich aber ist. Und ich muss jetzt in dieser Debatte so ein bisschen den Advocatus Diaboli spielen. Das heißt, ich sage nicht nur unbedingt meine Meinung, sondern auch die Position, die hier mal gesagt werden muss. Denn natürlich sehe ich die Gefahr, auch von Stadler. Aber um mal das Urteil ein bisschen aufzudröseln, ohne es komplett ausufern zu machen. Es gab ja mehrere Bestandteile der Begründung des Gerichts. Das erste war, Google hat sich in nicht nur diesem Prozess, sondern allen anderen, wie immer, versucht komplett aus der Affäre zu ziehen und haben gesagt, europäische Gesetzgebung, damit haben wir nichts am Hut, wir sind eine Firma in Kalifornien. Das hat das Gericht verneint. Und zwar Google Spanien betreibt, ja, verkauft Werbung und nimmt einen Haufen Umsatz für Google ein, genauso wie Google Deutschland, hat hier eine Niederlassung, ist hier ansprechbar und wo genau die Daten verarbeitet werden, was ja in der Welt der Cloud sowieso gar nicht mehr zu klären ist heutzutage, ist für diese Entscheidung des Gerichts irrelevant. Wenn Google hier eine Niederlassung hat und hier Geld verdient, dann muss es sich auch an Gesetze hier halten. Genau, und das stimmt, den Aspekt hatte ich auch ehrlich gesagt jetzt gerade ausgeblendet gehabt. Das ist nachvollziehbar. Ich meine, das ist ja auch das erste Mal eigentlich, dass das so konkret das gesagt ist, wird. Das ne? ist das erste Mal, dass das so konkret in europäischer Gesetzgebung gesagt wird. Das hat zwei Aspekte. Das eine ist Geld. Und zwar, wir kommen dann nochmal kurz auf das Handelsblatt. Nicht nur ist Google der größte Werbevermarkter der Welt, mit ein paar angeschlossenen Diensten wie Internet-Suchmaschine und größten mobilen Betriebssystemen und so weiter und so fort, was aber die Werbeindustrie komplett in den Schatten stellt, was der eigentliche Kern des Umsatzes von Google ist. Mhm. Das wird aber, ja, so viele Steuern kommen weder in Deutschland noch der EU an. Es gibt da Recherchen, dass Google wie andere große Firmen und auch andere große Internetfirmen diverseste Steuertricks benutzt, vom Double Irish mit Dutch Sandwich und dann zu den Bermudas und so weiter, Gelder leitet, um im Endeffekt so wenig Steuern wie möglich zu zahlen. was aus ihrer ureigenen kapitalistischen Interesse verständlich ist, aber als Gesamtgesellschaft liegen wirklich die Einigungen, die wir erzielt haben, um große Firmen, Umsätze, die Wirtschaft auch an der Gesellschaft zu beteiligen. Also das haben wir vorher... Wobei man das wahrscheinlich auch diesen Firmen selber nicht so unmittelbar zur Last legen kann, weil es ist ja dann legal, alle anderen machen es auch, um ihre Wettbewerbsfähigkeit da zu halten. Es ist klar, dass sie sich dann auch genauso verhalten wie die anderen. Das Problem muss das ist auf einer anderen Ebene gelöst werden. Jetzt, genau. Jetzt haben wir zum allerersten Mal die Ansage, nee, wenn du hier Geld verdienst, dann bist du hier auch einerseits für die Steuergesetze verantwortlich und da müssen wir mal noch sehen, wie sich das jetzt entwickelt, weil die Politik jetzt einmal darauf aufmerksam geworden ist, dass Google sich an auch europäische Gesetzgebung halten muss. Und der zweite Punkt ist natürlich, wenn Google hier rechtlich verantwortlich ist, dann nicht nur für Steuergesetzgebung, sondern für alles Mögliche an Gesetzgebung, wozu eben unter anderem der Datenschutz zählt. Mhm. Wir hatten das bisher, ziehen sich Facebook und Google und viele andere große Internetkonzerne darauf zurück, eine Niederlassung in Irland zu haben, wo rein zufälligerweise nicht nur günstige Steuervorkommen, Steuervorgaben sind, sondern auch das laxeste Datenschutzrecht in der EU. Und weder Google Deutschland noch Facebook Deutschland wollen sich an deutsches Datenschutzgesetz halten. Die sagen, wenn wir schon in der EU uns an irgendein EU-Gesetz halten müssen, dann ja wohl an das irische. Das hat das Gericht jetzt auch verneint. Das ist sinnvoll aus der Perspektive von Datenschutz. Und ich glaube, alle Leute, mit denen wir über die Europäische Datenschutzverordnung und auch Bundesdatenschutzgesetz reden, finden das einen großen Gewinn. Mhm. Das hat die beiden Vorteile, das hat aber auch Nachteile, unter anderem, wie ich mit Andrei Soldatov gesprochen habe. Es ist ja schön, dass wir in Europa gutes Steuer- und Datenschutzrecht haben und sich Google und Facebook gefälligst hierzulande an unsere in unseren Augen besseren Gesetze als in den USA zu richten haben. Das ist aber auch eine Steilvorlage für andere Länder wie Russland, die dann sagen, ja, dann müsst ihr euch aber auch an unsere Gesetze in Russland halten oder Iran und China und so weiter und so fort. Was sie aber de facto ohnehin schon tun. Was in allen Staaten der Welt jetzt eine Auseinandersetzung geworden ist in den letzten Jahren. Mal mehr, mal weniger. Das geht dann bis hin zu, wenn du hier einen Dienst betreibst, musst du auch die Server hier haben und dann unsere Geheimdienst- und polizeilichen Zugriffe haben. Das war an dem Marco Civil der Internet in Brasilien. Das war die Diskussion von Schlandnet. Und das fordert Russland auch gerade von Facebook und so. Das ist alles noch nicht ausgefochten. Ist ja auch eine riesige Debatte. Wie funktioniert Governance, die bisher allgemeinpolitisch noch meistens nationalstaatlich geregelt ist, in so etwas supranationalem wie dem globalen Internet. Ich glaube aber jetzt nicht, dass der Iran und Russland jetzt unbedingt darauf gewartet haben, dass der EuGH jetzt irgendwie eine Entscheidung zur europäischen Gesetzgebung macht, bevor sie das durchsetzen, was sie gerne durchsetzen wollen würden. Das tun sie ohnehin. Das nicht, aber Andrei Soldatov hat eben gemeint, immer wenn ein deutscher Politiker sagt, ja, wir wollen, dass die sich an unsere Gesetze halten, sagen die Russen, seht ihr, die wollen das auch. Ist gar nicht so schlimm. Ja, okay. Haben wir auch in China mit nach Zensursula haben ja auch die Chinesen gesagt, ey, guck mal, sogar Deutschland zensiert das Internet. Ja, ja. Ein zweiten Punkt, um den es in dem Urteil ging, ist, es geht jetzt nicht irgendwie unmittelbar um Urheberrechtsverstöße oder irgendwelche anderen Inhalte der Wahl, sondern konkret um personenbezogene Daten. Darauf, das war die komplette Frage hinter dem Urteil, das ist jetzt nicht so allgemein für alle Datentypen im Netz auslegbar. Mhm. Und es mag auf den ersten Blick absurd erscheinen, und das finde ich auch, wenn ein spanisches Gericht sagt, das Zeitungsarchiv ist legal, Google dazu verpflichten, den Link darauf wegzunehmen. Das ist absurd. So funktioniert Internet nicht. Darauf können wir uns einigen. Wenn man aber mal einen Schritt weiter denkt, tatsächlich haben wir da draußen als öffentlich bestimmte Datentypen, wie zum Beispiel Facebook-Posts und Profileinstellungen, die eine bestimmte Form der Öffentlichkeit haben, wo aber nicht immer den, und das juristische Begriff Datensubjekten, den Leuten, um dessen Daten das geht, die komplette Außenwirkung bewusst sein kann. Wir haben Beispiele davon. Es gibt Studien, die aus Facebook-Profilen herausarbeiten, welche Inhaber von Profilen homosexuell sind und welche nicht. Was sich nicht unmittelbar aus den Angaben, die die in einem Profil oder was ihre Freunde sagen, machen, sondern allein von dem sozialen Netzwerk, in dem sie sich bewegen. Tatsächlich gibt es heutzutage Daten und die ganze Big Data Diskussion ist auch so ein Riesenfass, was noch lange nicht ausgestanden ist. Da werden noch einige Fetzen fliegen und Entwicklungen uns einholen. Nur weil ich Daten an eine wie auch immer geartete private, unmittelbare Öffentlichkeit auf Facebook stelle, bin ich dann damit einverstanden, dass automatisch irgendjemand anderes automatisch alles jemals damit machen kann? Wir haben in der Geschichte Beispiele gehabt, wo ich persönlich Regierungen und auch Wirtschaft und auch nicht immer jeder Forschung erlauben würde, ja, ihr könnt jetzt das ganze Netz scrapen und daraus Listen aus Homosexuellen, Leuten mit anderen Religionen oder politische Dissidenten rauszufiltern, da finde ich schon, dass man von öffentlichen Daten in einer zweiten Datenverarbeitungsschritt schon nochmal andere Regeln aufsetzen kann. Das hat das Gericht gemacht. Das Gericht hat jetzt nicht gesagt, der Link an sich ist illegal, sondern Google ist Datenverarbeiter. Der linkt nicht nur im Internet rum, sondern Google archiviert auch einmal das Internet, aber im Gegensatz zu archive.org stellt er das nicht wieder komplett öffentlich zur Verfügung, sondern nur in seiner internen Datenbank, lässt darüber intransparente Algorithmen laufen, hat aber die Daten und erstellt somit etwas komplett, also etwas Neues, was über den eigentlichen Inhalt herausgeht. Sascha Lobo hat das zu Recht kritisiert, dass das eine Entscheidung zwischen Öffentlichkeit, das was in der Zeitung steht, und einer erweiterten Öffentlichkeit aufmacht, die dadurch zustande kommt, was man bei Google eingibt und dann unter den Top 10 zu finden ist. Diese Entscheidung ist wiederum demokratietheoretisch höchst fragwürdig, dass jetzt das relevanter ist, was im Google-Suchergebnis angezeigt wird und juristisch anders zu bewerten ist, als in der Zeitung steht. Unter den Gesichtspunkten von Big-Data-Studien aber haben wir da eine offene Diskussion, wo ich finde, wir noch in keiner Weise zufriedenstellende Antworten haben. Dann müssen wir uns in Zukunft damit auseinandersetzen. Das Gericht hat das Fass mit aufgemacht. Google wurde auch nicht verpflichtet, Google wurde im Endeffekt dazu verpflichtet, sie dürfen diese Daten, glaube ich, verarbeiten, sie dürfen nur den Link nicht anzeigen. Was ja richtig cool gewesen wäre, wenn das spanische Gericht gesagt hätte, na klar darfst du Zeitung das veröffentlichen, aber ey, es gibt hier so einen Meta-Tag, der nennt sich No Index. Wie wäre es, wenn du das reinmachst? Dann hätten wir da wenigstens, wir sind Nerds, wir denken auf technisch, das technisch geregelt und so einen Robots-Text auch mal gerichtlich geklärt, was ja bis heute nicht so wirklich gerichtsfest ist und auch bei Leistungsschutzrecht immer hin und her ging oder so. Das wäre ja eine Lösung, mit der wir akzeptabler lesen können. Eines der Hintergründe der Entscheidung ist aber, das Gericht hat jetzt nicht umfassend tatsächlich alle Aspekte und alle Auswirkungen, die das haben könnte, geprüft, sondern wie Gerichte meistens nur sind, die nehmen die drei Fragen, die ihnen gegeben wurde, und bearbeiten die Fragen. Das hat jetzt keine gesamtgesellschaftlich gültige zukünftige Regelungen mit Suchmaschinen und personenbezogene Daten an sich geliefert, sondern um die Fälle, um die es da ging. Und ja, zum nächsten Punkt, dass du auch so Google als mit Suchmaschine gleichgesetzt hast, kommen wir dann bestimmt gleich nochmal, wenn wir über die Reaktionen der Politik darauf kommen, so ist das ja auch nicht. Aber ich habe jetzt, glaube ich, ein paar Punkte aufgemacht, wo hoffentlich, ich meine, Stadler hat nicht Unrecht, nicht auf einen legalen Inhalt linken zu dürfen, geht nicht im Internet. Ja. Aber wir müssen uns tatsächlich diese wichtigen Fragen stellen. Soll Google sich an deutsches Recht halten? Soll Google sich an deutsches Datenschutzrecht halten oder an europäisches? Wie soll europäisches Datenschutzrecht aussehen? Und so eine Perspektive von, gibt es wirklich Sachen, die man aus öffentlichen Daten generieren kann, wo der ursprüngliche Verwendungszweck nicht mehr gegeben ist? Ein Beispiel, was es auch trifft, sind diese bescheuerten Personensuchmaschinen. Ich weiß nicht, wie genau die alle heißen, Yasmin und so. Ja, ja. Das ist der letzte Rotz im Internet, der bitte sterben soll. Und ich hoffe, dieses Urteil ist ein Ansatz, diese mal anzugehen. Also es gibt ja nicht nur Google als Suchmaschine da draußen. Ja, das ist richtig. Ja, interessanter Aspekt, vor allem auch die Sichtweise, so auch das Suchen und Bereitstellen quasi als wirklich schon als gehobene Datenverarbeitung zu empfinden, was es ja ist. Also weil einfach diese Inbezugssetzerei ist natürlich schon eine Reinterpretation, das stimmt. Also gerade dieser Vergleich mit Archive.org, der kam natürlich dann auch schnell auf im Netz, so nach dem Motto, ja, da ist ja irgendwie alles immer noch zu finden und so, aber es geht hier nicht so sehr um... Die machen keine neue Verarbeitung. Genau, es ist eine Bereitstellung der Quelle, die man explizit suchen kann. Google stellt Bezüge her und gut, das ist, wie ich finde, eine legitime Diskussion, hier eben auch darüber zu sprechen, was für Bezüge sollten hergestellt werden dürfen. Big Data, das ist das Schlagwort seit 3 Jahren, da haben wir noch lange keine befriedigenden Antworten, weder als Gesellschaft noch als Netzcommunity dafür gefunden. Müssen wir weiter nachdenken, Brainpower investieren. Mir ist noch ein Punkt zu dem Urteil eingefallen, der jetzt sich aber schon wieder verflüchtigt hat. Ja, Sigmar Gabriel hat sich ja irgendwie auch zu Wort gemeldet zu dem Thema, aber ich habe den... Interessant, dass er jetzt von einem Betriebssystem Ja, lass uns die Politik mal gleich machen. Also du merkst, ich tue mich schwer mit eindeutigen Beurteilungen. Es hat tatsächlich, wie ich finde, positive Aspekte. Es birgt aber auch die Gefahr, es darf auf keinen Fall sich auf Meinungsinformationsfreiheit auswirken. Und als Netzcommunity sind das natürlich sowohl Datenschutz als auch keine Zensur Kernthemen. Ich finde, wir sollten die nicht so einfach gegeneinander ausspielen, sondern selbst zukunftsweisende Positionen entwickeln, die beide Sachen beinhalten. Ah ja, ist mir wieder eingefallen, worauf ich gerade noch hinaus wollte. Es ist ja jetzt auch nicht das allererste Mal, dass Google zu so etwas gezwungen wird. Wir hatten im Februar vom Landgericht Hamburg das... unsere Spezialexperten, das von dem, was war der, glaube ich, Formel-1-Typ oder so, Max Mosley, Bilder aus der Bildersuche entfernt werden mussten. Mhm. Wir hatten das Urteil von Bettina Wulff, die nicht wollte, dass, wenn man Bettina Wulff in der Google-Suche eingibt, die Autovervollständigung mit Escort angezeigt wird. Die hat auch Recht bekommen. Da hat die Netz-Community nicht so einen Aufschrei gemacht. Dann haben wir sekündlich löscht Google Suchergebnisse auf angebliche Urheberrechtsverletzung. Das ist ein Riesenthema, wo wir viel aktiver sein sollten. Da geht es nicht um personenbezogene Daten, da geht es um angebliche Urheberrechtsverletzung mit automatisierten Systemen. Da entscheiden Algorithmen mit jede Menge False Positives und das nimmt, also das sind sekündlich mehrere. Das sind Millionen, habe. Noch viel mehr. Und in Deutschland haben wir ja gerade die Position, hier wird nicht Meinungsfreiheit, sondern hier werden Gesetze anders ausgelegt als in den Staaten. Wenn man hier zum Beispiel nach Nazis sucht, bekommt man nicht, bei weitem nicht so viele Suchergebnisse wie in den Staaten. Das Verwenden verfassungswidriger Organisationen und Symbole, Kennzeichen, ist hier illegal. In den Staaten, die kennen sowas nicht. Wir hatten schon in den 90ern Diskussionen um Seiten wie Rotten.com und Stormfront.org. Es scheint sich ein gesellschaftlicher Konsens in Deutschland entwickelt zu haben, auch wenn es so ein paar letzte Reste von Netzgemeinde gibt, die sie auch dagegen noch argumentieren, dass bestimmte Anpassungen von Suchergebnissen in bestimmten Staaten zumindest jetzt nicht der Untergang des Netzabendlandes sind. Mhm. Das nochmal zur Einordnung von dem ganzen Ding. So, bist du jetzt immer noch komplett bei Stadler? Nö, würde ich jetzt nicht so sagen, aber ich finde die Debatte ganz spannend, weil es einfach auch mal einen neuen Aspekt bei dem. Aber wie gesagt, ich hatte das Urteil noch nicht gelesen, mir waren jetzt diese Nebenaspekte noch überhaupt gar nicht klar geworden, dass jetzt zum Beispiel diese Zuständigkeitsregelung damit auch das erste Mal neu umgedeutet worden ist. So, und dann ist die Woche von Google ausgebrochen. Jeder und sein Hund hat sich dann mal zum Urteil geäußert, nicht nur in der Netzcommunity, sondern jetzt mittlerweile auch in der Politik. Du hattest schon angesprochen, die Bundesregierung sucht die Politik eines neuen Betriebssystems. Gestern sind unsere 3 Internetminister am selben Tag, wir fragen uns immer noch, ob das so koordiniert war oder nicht, haben sich zu Wort gemeldet in meinem Wirtschaftsminister. Die drei Weisen des politischen Morgenlandes haben sich auf den Weg gegeben, um einem Stern zu folgen. Wie romantisch. Ja, Sigmar Gabriel hat gleich die erste Seite vom Fatz-Feuilleton bekommen. Aha. Wirtschaftsminister. Der Innenminister de Maizière hat ein Interview im Handelsblatt gegeben. Und dann hat Verkehrsminister Dobrindt noch in, was war das wieder, in der Welt, glaube ich, nachgelegt. Und alle mussten jetzt mal irgendwas, da passiert gerade was mit Google und Internet und wir müssen jetzt auch mal unseren Senf dazugeben. Und dann haben wir diese Interviews so gelesen und Debattenbeiträge. Es sind tatsächlich einige okay Positionen dabei, aber im Großen und Ganzen blieb das ein bisschen vage. Den großen Einschlag hat natürlich erstmal Sigmar Gabriel in der FAZ gemacht. Ich glaube, das ist der FAZ-Titel, die Politik eines neuen Betriebssystems. Auf der spd.de-Seite steht da nämlich was anderes drüber. Ja. Redaktionen haben die Eigenart, Titel zu ändern. Ja, gerne machen sie das. Und da schreibt er unter anderem... Das ist aber derselbe Text oder was, der da jetzt veröffentlicht worden ist. Das sollte identisch sein. Man könnte da mal ein Diff machen, wäre vielleicht auch spannend. Ich weiß nicht, ob es schon online ist auf FAZ. Wir hatten das nur ja, im Print. Ja, war Druck. Es. Okay. War es. Ich muss es mal kurz suchen. Ja, und da hat sein Redenschreiber erstmal von sich gegeben, dass er auch alle anderen FAZ-Feuilleton-Beiträge zum Thema gelesen hat, was man, glaube ich, im FAZ-Feuilleton so machen muss. Und dann versucht zu erklären, dass außer Google ist böse, was man jetzt mit diesem Internet alles machen muss. Also den Titel finde ich jetzt hier ehrlich gesagt so nicht. Hier heißt es unsere politischen Konsequenzen aus der Google-Debatte. Ja, wir hatten gestern die Printausgabe. Da stand das, die Politik eines neuen Betriebssystems. Aha, okay. Ganz groß in Rot. Verstehe, also die Printredaktion hat da was anderes geändert als... Lustig, ja, immer auf spd.de ist ein Titel, auf FAZ.net ist ein Titel. Ja, FAZ.net hat wahrscheinlich dann nochmal den SEO aus dem Schrank geholt. So. Nee, Betriebssystem und so weiter, damit kriegen wir keine Hits. Danach sucht heute keine mehr. Ja, ganz bezeichnend fanden wir in der Netzpolitik-Org-Redaktion, nachdem wir diesen Text einmal quer und einmal nochmal detailliert gelesen hat, er geht mit keinem Wort auf den Späh-Skandal ein. Das Wort NSA kommt nicht vor, das Wort BND kommt nicht vor, Edward Snowden kommt nicht vor, Überwachung durch Geheimdienste kommt nicht vor. Also er versucht jetzt politische Konsequenzen, na hier ist es Demokratie eines neuen Betriebssystems, die Demokratie im digitalen Zeitalter. Also tatsächlich so etwas wie eine netzpolitische Grundsatzposition zu erläutern. Er meint, wer heute Mitte 40 oder älter ist, hat als Teenager keine Mails geschrieben. Da hab ich sofort an dich gedacht. Genau, das ist glaub ich auch gleich der erste Satz. Naja, ich habe gleich gesagt, der Tim wird sich freuen. Oh Mann. Genau, da gibt es noch ein paar so eine Bonbons. Ja, ich meine... Ich will ja gar nicht sagen, dass er nicht grundsätzlich schon recht hätte. Ja? Facebook habe ich damals wirklich nicht benutzt. Ob das nun wirklich jetzt entscheidend ist, weiß ich nicht. Aber egal. Ja. Ja, ich meine, dass er da jetzt nicht auf NSR eingeht, überrascht dich das, dass er da diesen Bezug nicht herstellt? Wenn es um Google geht, nicht. Aber wenn er tatsächlich eine als Internetminister eine netzpolitische Grundsatzposition auf einem einseitigen, auf einem Ganzseiter darstellt, ist es schon ganz schön peinlich, das ihm in keinem Wort zu erwähnen. Internetminister. Ja, was ist denn mit den anderen heiligen drei Königen? Also... Ja, lass uns mal noch zwei Sätze, also wir machen heute mal lang, aber noch zwei Sätze zu Gabriel sagen. Er hat unter anderem die Frage aufgeworfen, ob man ja Google zerschlagen müsse, ob das Kartellamt sich das mal angucken sollte. Und das ist tatsächlich eine Position, während Innenminister Maizière gesagt hat, ach, das kennen wir in Deutschland gar nicht, darüber muss ich nicht nachdenken, das kann nur die EU-Kommission, hat Gabriel das weiter unten gemacht. Bundeswirtschaftsministerium Kartellamt prüfen, ob ein Unternehmen wie Google seine marktbeherrschende Stellung missbraucht. Eine Entflechtung, wie sie bei Strom- und Gasnetzen durchgesetzt wurde, muss dabei ernsthaft erwogen werden. Das ist ein Punkt, den finde ich diskutabel und auf den ersten Blick unterstützenswert. Und da will ich eben nochmal den Punkt anführen, dass Google eben keinesfalls nur eine Suchmaschine ist. Hast du hier irgendwie einen anderen Artikel als ich? Ach, Artikel so. Auf einer Seite, sechs Seiten. Super, oh, das ist scheiß Artikelsplitting, ey. Das ist heute wirklich. Ja, ich bin froh, dass keine Klickstrecke draus geworden ist. Okay, genau, Strom- und Gasnetze da. Und tatsächlich ist Google eben hunderte, tausende verschiedene Dienste und der größte Werbevermarkter der Welt. Tatsächlich das kerneigene Suchgeschäft von YouTube, von der Werbevermarktung, von Android und den tausend anderen Sachen, die unter dem Google-Banner noch zusammen sind, zu entflechten. Tja, viel Spaß. Ist, ja, dass es einfach ist, hat niemand gesagt. Finde ich aber politisch eine sinnvolle Forderung. Dann haben wir unter anderem verklagt Deutschland immer wieder Google, weil die Zusammenführung der Nutzerdaten von sämtlichen Services bei Google zu in ein Profil mal so en passant gemacht wurde. Und das geht, glaube ich, weder nach EU noch nach Bundesdatenschutzrecht. Da kann man jetzt sagen, okay, die sind nicht hier, aber da sind wir wieder bei der Debatte, die wir vorhin aufgemacht haben. Wollen wir das? Gibt auch keine einfache Antwort, aber ich finde das eine Forderung, über die wir nachdenken. Zu Recht haben wir Regeln, eben im Strom- und Gasnetz und auch Eisenbahn und so. Man darf nicht gleichzeitig der Betreiber der Züge, der Bahnhöfe, der Eigentümer der Schienen und noch so weiter sein, sonst ist man ein Monopol. Man hat das entflechtet. Gut, aber es ist immer schnell gesagt, Google zum Monopolisten zu erheben, was sie aber auch einfach mal bestenfalls in einigen Ländern sind, aber beileibe nicht in allen. Also es ist auch durchaus belegbar, dass man dem auch sehr wohl mit normale Marktkräfte ist jetzt ein bisschen schwierig, wenn es um China und Russland geht, aber ich gehe da gleich mal wieder einen halben Schritt zurück. Trotz alledem, ich halte es durchaus vorstellbar, auch wenn man sich das immer nicht so recht vorstellen kann, ja, dass die Dinge sich auch genauso schnell wieder ändern können, wenn einfach die Vorzeichen sich ändern. Ich wünsche es mir, aber weißt du überhaupt, wie die europäische Suchmaschine, die seit 10 Jahren diskutiert wird, heißt? Kannst du mir jetzt den Namen von dem Projekt sagen? Na, siehst du. Und ehrlich, wahrscheinlich. Schon mal gebingt und oder gejahut in den letzten 10 Jahren? Ja, außer zu Testzwecken. Ich google ja auch nur zu Testzwecken. Genau. Ja. Ich teste, ob ich das finden kann oder nicht. Ja gut, aber wie gesagt, es ist nicht so, dass ich Google benutze, weil es mir vorgeschrieben wird und ich keine andere Wahl hätte. Ja, sondern ich habe ja die Wahl und ich tue es ja deshalb nicht an anderen Orten, weil ich mit dem Ergebnis nicht so zufrieden bin. Das halte ich nur für halb plausibel. Google hat sich damals übrigens über diese Qualität auch durchgesetzt. Natürlich, das weiß ich auch noch. Damals, als Google wirklich noch cool und hip und not evil war gegen Alta Vista und so. Ja. Aber ich bin einer der letzten verbleibenden Mohikaner, die nicht bei Facebook sind. Und es ist echt schwer. Und es ist nicht so, dass sich alle freiwillig entscheiden, dorthin zu gehen, weil die den besten Service haben, sondern wir sehen dann eben die Effekte, die Masseneffekte. Wo einmal die Masse ist, da geht die Masse hin und da geht sie schwer wieder weg. Wenn jetzt nicht wirklich was extrem Disruptives passiert im Netz. Und genau das haben wir bei Google auch. Hm. Google hat einmal durchgezogen, ist groß geworden. Die haben jetzt so viel Geld da kann keine staatliche Förderung bisher, die ernsthaft angedacht wurde, außer eventuell dazu noch wirtschaftshemmenden Staaten wie Yandex in Russland und Weibo in China, die müssen wir schon erwähnen. Iran versucht sowas ähnliches, aber auf dem freien Markt kann mit Googles Kapital einfach niemand mithalten, genauso mit der Erfahrung. Die haben da halt schon ewig die größten Serverparks, die besten Algorithmen, die größten Brains, die sie aus der ganzen Welt in ihre Forschungsabteilung abziehen, mit rein marktwirtschaftlichen Kräften, wird das schwer, dem tatsächlich was entgegenzuleisten. Ich finde, das ist eine Debatte, die man ruhig mal führen kann. Ja, man kann die Debatte gerne führen. Da habe ich gar nichts gegen. Einen letzten Punkt, den Wirtschaftsminister Gabriel noch angesprochen hat, war das IT-Sicherheitsgesetz, was auch immer das damit noch zu tun hat, außer dass mit den Daten im Internet das alles schlecht, weil die gehen dann unmittelbar zu Google. Das haben wir im letzten Jahr schon mal als Referentenentwurf gesehen. Soll, wurde auf der CeBIT versprochen, jetzt noch im Sommer kommen. Müssen wir mal gucken, was das genau werden wird. Immer wenn die Bundesregierung was zu IT-Sicherheit macht, können wir gleich noch beim Ausschuss dazu, ist das immer mit Vorsicht zu beurteilen. Ja. Da gibt es ein paar coole Sachen, ein paar coole Ideen drin, wie eine Benachrichtigungspflicht bei Sicherheitsvorfällen. Quasi, wenn dein E-Mail-Anbieter oder wenn irgendein Internet-Service-Anbieter geowned wurde, dass du dann auch Bescheid kriegst, hier ändere mal deine Passwörter und so. Da gibt es bisher rechtlich keine Vorgabe. Ja. Nur in dem Entwurf, den wir damals gesehen haben, sollte die Informierung nur an das BSI gehen und nicht an die Betroffenen. Und die Informationspflicht sollte auch nur für die Wirtschaft gelten und nicht für staatliche Stellen. Ah. Das war ein großer Kritikpunkt von uns, aber das die Wirtschaft, die Internetwirtschaft hat trotzdem geschafft, diesen schwachen Vorschlag noch als unüberwindbares Hindernis zu einem ihre Zustimmung zu dem Gesetz zu kriegen. Das heißt, die haben, weil sie eben Meldepflichten für Sicherheitsvorkehrungen kriegen sollten und wenn das nur an das BSI ist und teilweise Wochen nach dem eigentlichen Vorfall sein kann, damals das Wirtschaftsministerium dazu gekriegt, den Gesetzvorschlag quasi einzutüten. Mhm. Und das ist deswegen ist er nicht durchgekommen. Wir werden jetzt sehen, wenn es im Sommer einen neuen Anlauf gibt, ob es da ein paar sinnvolle Sachen drin gibt. Gut, dann hatten wir noch de Maizière im Handelsblatt, ja, wurde auch auf Snowden angesprochen und hat dann irgendwie nur dazu gesagt, ja, ob das jetzt so cool war, dass der, also dass ein Systemadministrator überhaupt so viele Daten mitnehmen kann und wie gut das jetzt war, weiß er auch noch nicht. Das war alles, was er dazu gesagt hat und Dobrindt hat nicht ganz mithalten können mit dem Inhalten der beiden anderen. Schön, aber wir sehen ja in dem Zusammenhang auch die jüngst aufgekommene Debatte über die existierende Vorratsdatenspeicherung im Bundestag. Ja, wo dann ja auch die Bundestagsverwaltung irgendwie so mit den Armen ruderte und dann irgendwie meinte so, ja, nee, das wäre alles überhaupt kein Problem. Da hätten ja nur einige wenige Admins vollen Zugriff drauf. Ah. Wie war das mit der CCC-Forderung? Der gläserne Staat? Maschinenlesbare Regierung. Maschinenlesbare Regierung. Da wäre sicherlich ein Ansatz zu finden, aber es ist ja leider nur das Parlament. Ich meine, das wäre jetzt auch mal ganz interessant, aber ich glaube nicht, dass es unbedingt so der Ort, so, aber die Regierung könnte man schon mal so mitspeichern und ja, da fehlt halt noch die API. Ne? Das ist eine wirklich, ich weiß gar nicht, wie alt diese Forderung ist, aber es geht noch auf WoW zurück und von daher auf jeden Fall noch ins 20. Jahrhundert. Und das ist schon, da steckt wirklich viel, ja, tief, viel, viel, viel Richtiges drin. Und ich glaube, das Thema, das kommt irgendwann auch nochmal auf den Tisch. Hoffentlich. Genau wie öffentliche Daten schützen, öffentliche Daten nützen, private Daten schützen. Das war es auch bei dem Google-Urteil wieder hervorzuziehen ist. Echt, was davon ist ja öffentlich und was davon ist jetzt privat. Genau. Ja, das passt. Sehr schon weitblickend. Ja, der gute Mann, der hier in der Metaebene hängt. Der Wow, ja, ja, ich habe ja immer ein Foto von ihm. Das ist wirklich eine bemerkenswerte Person. Viele von unseren Hörern mögen ihn vielleicht auch gar nicht mehr kennen. Also Wow Holland ist ja einer, also der wesentliche Gründer des CCCs gewesen und auch wirklich ein hervorragender Philosoph, der also eine Zukunftskompatibilität am Start hatte, die mich immer wieder erschreckt hat. Insbesondere wenn man so mit ihm in Real Life diskutiert hat, bezog er sich dann immer in Debatten immer auf Kontexte, über die er jetzt gerade redet, mit Suchbegriffen. Das war aber zu einem Zeitpunkt, da gab es noch kein Google und diese Vorstellung von einer effizienten Suche im Netz war irgendwie... Da war das noch händisch. Da war das echt noch total Science Fiction. Aber so hat er das immer gemacht. So, ja, könnt ihr alles nachlesen im Usenet. Suchbegriffe, Bielefeld, Konfusion und irgendwie Datenaustausch oder was weiß ich. Ja, also, und ich dachte mir so, wovon redet der Mann eigentlich? Und dann erst so später wurde mir dann immer wieder klar, wie viel Weitblick das hatte. Willst du nicht noch ein CAE pluggen, wo du unter anderem die Geschichte vom Club mit umfassender Erwähnung von Wow behandelt hast? Welche meinst du denn jetzt? Weiß ich auch nicht so ganz genau. Du bist der Spezialexperte, die 100 oder so? Ich dachte, du beziehst dich jetzt konkret auf eine. Nee, ich habe das nicht so gut im Kopf wie du. Na gut, wenn ich pluggen soll, dann plugge ich. Es gibt in der Tat mindestens zwei Sendungen. Ich werde mal mich genau auf zwei beziehen, die so ein bisschen diese frühe Zeit und auch das Wirken von Wow dann im Zusammenhang beleuchtet haben. Einerseits CAE 038, eine Reise in die Vergangenheit mit Peter Glaser, der auch so ein Begleiter der Frühzeit ist. Das war sehr interessant, gerade so zum Entstehen des Ganzen. Das war halt so anlässlich des 25. Geburtstags des CCC. Da sind wir jetzt auch schon wieder ein bisschen weiter. Und dann habe ich auf der Ars Electronica mal live eine Sendung aufgenommen mit Vic und Atot. CAE 161, der CCC und die Öffentlichkeit, wo dann vor allem auch diese ganzen spannenden Sachen nochmal mit NASA-Hack und so weiter zur Sprache kamen. Da kann man nochmal reinhören. Gut. Ja, was den Weitblick betrifft, sind ja auch die Amerikaner immer ganz weit vorne und gut, dass es ja noch die Amerikaner gibt, die so eine gute Vorstellung vom Internet haben und die Zukunft sicherlich beschützen werden. Oh, wait. Genau. Netzneutralität. Da war doch was. Logbuch Netzpolitik berichtete, vor drei Wochen gab es ja schon mal erste öffentliche Berichterstattung, dass die FCC ihre neuen Netzneutralitätsregeln vorstellen möchte. Ja, und das war jetzt am Donnerstag der Fall. Die FCC hat mit 3-2 Stimmen einen neuen Vorschlag von Tom Wheeler verabschiedet und veröffentlicht. Und ja, im Endeffekt machen die das nach, was irgendwie die EU-Kommission und auch die Bundesregierung schon vormachen. Jeder sagt, wir schützen die Netzneutralität konsequent. Es darf kein Internet erster und zweiter Klasse geben. Bla bla bla, Sonntagsrede. Aber hier, erstens zählt Mobilfunk nicht dazu und zweitens Spezialdienste sind ja was ganz Eigenes, die ausgenommen werden sollten. Ja, aber wie kommen wir denn dahin? Da würden wir unsere Wirtschaft beschneiden und das muss ja alles kompetitiv sein. Genau, außerdem darf die Netzneutralität nur wirtschaftlich angemessen sein. Das habt ihr mit Linus vor drei Wochen oder so. Ökonomisch war glaube ich, das Wort. Ja, ihr habt ökonomisch gesagt, ich habe das mit wirtschaftlich gesagt, was zum das ja, Ökonomie, wirtschaftlich angemessen. Genau, jetzt ist der Vorschlag veröffentlicht, von der FCC erstmal angenommen. Steht im Endeffekt genau dasselbe drin wie auf EU- und Bundesebene. Netzneutralität ist gut, aber Specialized Services gehen trotzdem. Zur Definition davon habt ihr, glaube ich, schon mal ausführlich mit Thomas Lohninger gequatscht, was das Problem an Spezialdiensten ist. Mhm. Und wer das nochmal in noch ausführlicher haben möchte, Thomas hatte da auch, während er in Brüssel war, mit Regan MacDonald von Access Now noch eine Ausgabe vom netpolitics.eu Podcast aufgenommen, eine Folge. Da haben die das nochmal in wirklich detailliert für die Policy-Nerds unter euch ausklamüsert, was das Problem an den Specialized Services ist und wie, wenn wir die schon nicht komplett wegkriegen, wenigstens eine sinnvolle Definition aussehen könnte, dass die nicht uns das Internet, wie wir es kennen, kaputt machen. Warte mal, netpolitics.eu ist eine andere Webseite als die, du meinst. Meinst ja den Podcast, ne? Ja, net-politics.eu, glaube ich. Ja, genau. Telekom Single Market, das ist das auch. Ja, weil es gibt auch noch Netpolitik ohne Bindestrich, das ist dann nochmal ein bisschen was anderes. Genau, insofern wollen wir nur darauf hinweisen, die FCC hat den Vorschlag jetzt veröffentlicht und jetzt gibt es eine 60-tägige öffentliche Konsultation und schon vor drei Wochen, als das erste Mal durchgeleakt ist, wie denn das aussehen könnte, gab es einen Haufen öffentlicher Beteiligung und Feedback und Kampagnenarbeit. Die haben tatsächlich den Vorschlag vor drei Wochen auch nochmal abgeschwächt und weniger schlimm gemacht. Aber es gibt eben trotzdem noch genug Fallstricke da drin, die das freie Internet gefährden. Nicht nur, weil auch wir in Europa Dienste in den Staaten nutzen und weil wir dann es schwerer haben, unseren Politikern das zu sagen, wie es richtig geht, sondern auch durch Sachen wie TTIP, das transatlantische Freihandelsabkommen, was gerade verhandelt wird. Dadurch könnten die dann durch die Hintertür quasi auch wieder amerikanische Regeln in den europäischen und deutschen Markt kommen. Also, es gibt jetzt 60 Tage Zeit, der FCC zu sagen, was man davon hält. Und gute Gruppen sind da die Open Rights Group, EFF und auch Free Press, die viel Lobbyarbeit dazu machen. Auch safetyinternet.com Da kann man mal ein bisschen durchklicken und der FCC seine Meinung zu ihrem Vorschlag machen. Eine letzte kleine Meldung müssen wir noch machen, weil ja, der Linus uns das so aufgetragen hat, auch wenn wir in der Zeit schon mal weiter fortgeschritten sind. Wir müssen über seinen Auftritt im Bundestagsausschuss sprechen, natürlich in den höchsten Tönen. Oh, habe ich das jetzt öffentlich zitiert? Ja, Linus ist ja ein beliebter Gesprächspartner geworden, zumindest was Anhörungen betrifft. Ich weiß nicht, ob mit ihm gesprochen wird, aber er wird zumindest angehört. Also, ist jetzt Experte. Ja, ist Experte, Spezialexperte auf jeden Fall. Das hat er schon mehrfach unter Beweis gestellt. So auch diesmal. Es ging im Bundestagsausschuss Digitale Agenda. Genau, der tolle neue Bundestagsausschuss, der uns ja vor kurzem mit dem Beginn dieser Legislaturperiode neu hinzukam und der für blühende Landschaften sorgen wird im digitalen Bereich. Hoffentlich, das bleibt abzuwarten. So, und worum ging's? Es ging um IT-Sicherheit. Genau, die wollen mal, obwohl die keine Federführung zu irgendeinem Verfahren haben, wenigstens mal über alle Themen geredet haben. Und diesmal haben sie gesagt, machen sie was zur IT-Sicherheit, sich ein paar Spezialexperten eingeladen, unter anderem den Linus Neumann, den Freund, Spezialfreund Sandro Geiken und auch den durchaus guten Thorsten Schröder, der zufällig auch beim CCC aktiv ist, aber dort für seine Firma war. Mhm. Und Linus hat im Namen des CCC Stellungnahme abgegeben, wie denn IT-Sicherheit effektiv zu fördern wäre. Und ja, hast du es angehört, die Expertenanhörung? Das war ein bisschen tricky, weil das genau während der Republika war. Das war wegen der, ich hab Linus nur auf der Republika noch an diesem Statement hacken sehen, aber ich weiß nicht, bin einfach durch diese Republika komplett in der Glasglocke gelaufen und habe diese Anhörung noch nicht. Wie ist die denn aufgezeichnet worden? Ich glaube, die ist aufgezeichnet worden, zumindest also wurde ihm das Bild sagen. Ich habe es mir noch nicht genau angeguckt. Wir können ja gleich nochmal nach Suchmaschinen unserer Wahl nachbingen. Also aber PDF Linus ist hier auf jeden Fall zu finden. Genau, der Club hat auch eine Pressemitteilung dazu gemacht mit dem PDF von Linus, das ist auch auf der Seite vom Bundestag und er macht halt im Wesentlichen drei Kernpunkte, dass IT-Sicherheit ja wohl nur mit Open-Source-Software geht, ein altes Argument, was wir jetzt glaube ich nicht nochmal in aller Ausführlichkeit sezieren müssen. Und dass die Bundesregierung und andere staatliche Stellen durchaus Möglichkeiten haben, die Qualität von Open-Source-Software sicherzustellen. Wir hatten das ja schon Ende 90er, Anfang der Nullerjahre, als das damalige, was war das, Wirtschaftsministerium, glaube ich, die Entwicklung von GNU-PG, der Free-Software-Implementierung des OpenPGP-Verschlüsselungsstandards gefördert hat und da Geld reingepumpt hat für die Entwicklung. Das kann man ruhig ausbauen, auch Bugbounties ausschreiben, um so eine Desaster wie Heartbleed und Go-to-Fail von Apple zu vermeiden. Ja, wenn man von Sicherheit spricht, dann muss natürlich auch fallen, Internet sollte dezentralisiert werden. Wir hatten von Google zerschlagen, aber auch so zentrale E-Mail-Anbieter, Gmail, aber es gibt ja da auch diese E-Mail Made for Germany oder welche Bezeichnung gerade wieder aktuell ist. Wenn jeder seinen eigenen Server hätte, dann wären einzelne Sicherheitsvorfälle bei Weitem nicht so signifikant, wie wenn einer der großen Hoster geowned wird. Ende-zu-Ende-Verschlüsselung ausbauen ist sicherlich eine valide Forderung, die man der Bundesregierung immer wieder um die Ohren hauen kann. Wie man hört, gibt es da wohl auch regierungsintern ein bisschen Kritik an die E-Mail, dass es ja wirklich mal cool wäre, wenn man das tatsächlich gut macht. Wir bleiben gespannt. Ja, Linus kriegt das noch ausgehebelt, habe ich so den Eindruck. Na, wir werden sehen, ob der Linus die E-Mail kippt. Das kann er dann im nächsten Podcast gerne erzählen. Und als letzten Punkt hat er gemacht, natürlich müssen wir, wenn wir über das Thema IT-Sicherheit reden, auch den Tyrannosaurus Rex auf Speed im Raum ansprechen. Wir müssen Sicherheits- und Geheimdienstpolitik von dem derzeitigen, ja, eigentlich laissez-faire, die tun, was sie wollen, Gesetze scheren sie nicht, wie sie teilweise auch selber zugeben, wirklich demokratisch kontrollieren und unabhängig analysieren und tatsächlich Politik wie in anderen Politikbefeldern tatsächlich auf harten Fakten machen und nicht nur auf diffusem Bedrohungs- und Sicherheitsgefühl. Also ein paar Regelungen zur die Geheimdienste an die Kette zu nehmen, sind sicherlich der IT-Sicherheit förderlich. Wir hatten das ausführlich mit, ob die NSA und die Tailored Access Operation jetzt Heartbleed vorher hatten oder nicht. Hätten die gar keine Erlaubnis, Zero Days aktiv auszunutzen, sondern eine Verpflichtung, diese den Herstellern zu melden, dann wäre tatsächlich nicht nur ein paar NSA-interne Rechner, die davon wussten und die man selber patchen könnte, sondern auch das ganze Internet sicherer als vorher. Ja, also eine Videoaufzeichnung finde ich jetzt hier so auf den Anhieb nicht, nur viele ausgelaufene Links. Ich bin gestern bei Bundestag.de auch schon mal gefailt mit diesem Resource Not Found-Argument. Ich dachte, das lag an meinen analen Browser-Einstellungen, aber wenn du das hier in deinem modernen Clicky-Safari auch hast. Ja, nee, das ist... ist schon so ein Drama. Ich habe irgendwann mal angefangen, so einen Link-Checker hier laufen zu lassen bei Logbuch Netzpolitik, der so regelmäßig mal schaut, was so an Links dann auch wieder wegstirbt und es halt einfach gerade so Bundestag.de, also auch Parteien generell, also all diese ganzen veröffentlichten PDF und Stellungsnahmen, die wir hier immer mal wieder verlinken, die wechseln dann doch häufig mal ihre URLs so ein paar ohne Mal. Ohne Redirect. Ohne richtige Redirects, weil sie dann einfach, keine Ahnung, entweder haben sie gerade mal ihre Webseite umgestellt, dann sind die URLs halt einfach anders oder Klassiker immer so, naja, jetzt ist es gerade inaktuell und dann ist es dann irgendwann nur noch in Archiv und dann ändert sich halt die URL auch einfach so aus dem Nichts oder diese Stellungnahmen fallen halt auch einfach komplett weg. Also ich habe dann das ein oder andere Dokument dann über Archive.org auch mal wiedergefunden und der Google Cache war auch schon mal behilflich und so, aber teilweise ist es mir auch überhaupt nicht gelungen, die wieder zu finden. Und das ist schon so ein bisschen merkwürdig und Depublizierung von Bundestagsdokumenten ist ja krass. Das bezog sich jetzt konkret vor allem um Stellungnahmen so von CSU und sowas, da hatte ich das ein paar Mal, also Parteiwebseiten. Ich habe jetzt kein Logbuch darüber geführt, was beim Logbuch alles weggefallen ist. Ich bemühe mich einfach regelmäßig die Links zu aktualisieren. In den allermeisten Fällen gelingt mir das auch nur ab und zu. So, aber man könnte sich als Webseitenbetreiber, insbesondere beim Bundestag, schon noch etwas mehr Mühe geben, die Auffindbarkeit. Eine gute Vorratsdatenspeicherung können sie ja auch. Ja, na ja, klar. Wahrscheinlich haben nur weniger Admins darauf wirklich Zugriff und wir die Öffentlichkeit halt nicht. Ne? Es ist nur wenige Admins haben Zugriff. Zu allen Stellungnahmen der Experten. So, Tim, ja. Haben heute mal länger gemacht. Bisschen, ne? War aber auch erforderlich. Du hast gesagt, du hast nicht so viel Zeit. Du gehst jetzt bestimmt zum Fußball, oder? Sowas Ähnliches. Ich werde auf jeden Fall, aber ich bin gerade noch so im Zeitrahmen. Deswegen bin ich auch nicht panisch. Okay. Nichtsdestotrotz machen wir jetzt mal hier den Sack zu. Und ja. Nächste Woche wieder mit Dinos. Nächste Woche wieder mit Dinos, wenn nichts dazwischen kommt. Bis bald. Ciao, Internet.